Mein Vortrag heißt Lehren aus der Ukraine-Krise über den Imperialismus der Friedensmacht leben. Da möchte ich, bevor ich richtig zur Sache komme, einige Vorbemerkungen machen, nämlich eine erste Vorbemerkung zum Titel. Ich habe Friedensmacht in Anführungszeichen gesetzt. Das soll nicht heißen, in Wahrheit ist die EU ein Kriegstreiber. Denn mit dem Vorwurf Kriegstreiber, also diese Obsession ist damit nicht gemeint. Denn mit diesem Vorwurf kritisiert man einen Staat im Namen des Friedens. Kriegstreiber, er sündigt sich gegen den Frieden. Und diese Parteinahme hat der Frieden nicht verdient. Nicht, dass das blutige Gemetzel zwischen Staaten nicht zu kritisieren ist, selbstverständlich. Nur, wenn man das kritisieren will, muss man sich den Gründen zuwenden, warum sie aufeinander losgehen. Und die reifen, wo reifen sie denn? Ja, im Frieden. Offensichtlich entstehen im Frieden lauter Gegensätze, die die Staaten dann dazu bewegt, einander für unaushaltbar zu erklären und aufeinander loszugehen. Und es ist auch anders noch verkehrt, der offensichtlichen Parteilichkeit der Öffentlichkeit, wo Russland eben als Kriegstreiber, als Aggressor beschimpft wird, auf derselben Ebene der Blamage sich zu begeben und zu sagen selber, ihr sagt immer, Russland ist der Kriegstreiber, ich sage jetzt selber Kriegstreiber. Besser ist es, sich mal klarzumachen, welche gegensätzlichen Ansprüche denn da zwischen Europa und der USA auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite aufeinander stehen. Im Fokus meiner Betrachtung wird Deutschland und die EU stehen. Ja, auch angekündigt. Ich werde die Politik der EU kritisieren. Das heißt aber nicht, dass ich die Politik Russlands gutheiße. Mein Fokus, der verdankt sich vielmehr zwei Sachen. Nämlich erstens sind in dieser ganzen Angelegenheit erstmal Deutschland und die EU die Agenten, die der Ukraine einen neuen Status zuweisen, der die Ansprüche Russlands für nicht erklärt. Ich werde das noch weiter begründen. Und nochmal die Warnung, das heißt nicht, dass ich mich jetzt für die russischen Ansprüche ausgesprochen habe, weil sie zurückgewiesen werden. Ist schon immer die Frage, was da zurückgewiesen wird. Und wenn man sich die klar macht, die russischen Ansprüche, dann sind die um keinen Deut besser als die deutschen oder die amerikanischen. Und der zweite Grund, warum die EU und Deutschland im Fokus stehen wird, ist, dass ich meine, man sollte sich vor allem erstmal Klarheit darüber verschaffen, was der eigene Staat in der Welt so umtreibt. Was es mit dem auf sich hat, wofür er die ökonomische und politische Macht verwendet, für die er die Bürger benutzt. Und eine letzte Warnung möchte ich noch geben, nämlich insgesamt vor einer teilenden Betrachtung der ganzen Angelegenheit, nämlich sich zu fragen, für wen soll man das sein, wer ist im Recht, wer ist im Unrecht, wer hat Verständnis verdient, wer nicht, wer greift an, wer verteidigt sich. Weil solche Fragen, die tun so, als wäre man in der Position, als würde man über dem Staat stehen und quasi in der Position sein, ihnen zu sagen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Indem man sich als Richter geriert, mischt man sich ideell in eine Gewaltaffäre ein und nimmt an ihr teil, anstatt sie mal zu beurteilen. Die Verurteilung von Staaten, dass sie sich gegen das, was sie eigentlich zu achten hätten, Demokratie, Selbstbestimmung der Völker, Frieden und so weiter und so fort, versündigen. Diese Verurteilung ist nie eine Aufklärung über die Sache, was da los ist, was da Staaten mit und gegeneinander treiben, was sie an Interessen verfolgen und wie ihre Bürger da eigentlich vorkommen. Dabei ist eben dieser blutige Konflikt, der inzwischen sehr blutig ist, wäre doch Grund genug, sich mal zu erklären, wie es das alles gibt. Ein Regierungssturz in der Ukraine, ein Land im Bürgerkrieg, die russische Annexion der Krim, den Streit in Europa, die Aufrüstung von ganz Osteuropa durch die NATO, Kriegsperspektiven, diplomatische Feindseligkeiten. Und das alles wegen einer verweigerten Unterschrift unter einem Assoziierungsabkommen, was der Ausgangspunkt der ganzen Affäre ist. Mein Vortrag soll 7 Teile haben. Ihr seht, ich habe mir ein bisschen was vorgenommen heute Abend, trotz naja, es geht ja heute Abend. Der erste Teil, der sollte umgehen. Ich habe gerade gewarnt, uns gewarnt, dass wir uns die Frage stellen, wer ist da im Recht und im Unrecht. Für Staaten ist diese Frage, okay, da hat sie ihren Sinn, da hat sie ihren guten imperialistischen Sinn. Das ist das Erste, was ich erläutern will. Dass diese Frage, wer ist legitim, wer darf was, das ist angemessen zwischen Staaten. Der zweite Teil wird darum gehen, da werde ich einen kurzen Blick auf die Ukraine selber, jetzt noch nicht das Land im Bürgerkrieg, sondern vorher. Wie schaut es da eigentlich ökonomisch aus? Der dritte Teil wird darum gehen, um das Assoziierungsabkommen der EU. Eine Beurteilung dessen, was es mit diesem Programm auf sich hat. Der vierte wird es darum gehen, wie die EU und die USA den Machtkampf in der Ukraine eskaliert haben. Der fünfte, wie sich Russland dadurch angegriffen gesehen hat und welche Maßnahmen es ergriffen hat, um seiner Macht Geltung zu verschaffen. Der sechste, wie wiederum die USA darauf reagieren, nämlich mit einer Feindschaftserklärung an Russland. Und der letzte, und diese Freundschaftserklärung führt Deutschland vor ein Dilemma. Das wird der letzte Teil. Ich werde den Überschriften nochmal sagen, also ich glaube, das ist jetzt nicht alles rein, ich wollte nur so, dass man ungefähr weiß, wo es hingehen soll. Der erste Teil. Das Reklamieren von Rechten ist zwischen Staaten die Forderung nach unbedingter Geltung ihrer Ansprüche. Es gibt einen erbitterten Streit in der Ukraine, aber vor allem zwischen dem Westen und Russland um die Ukraine. Nicht um die alltäglichen Fragen, wie in dieser oder jener Angelegenheit regiert werden soll, sondern wer überhaupt das Land regieren darf und wer das entscheidet. Eine erste Fehlanzeige ist da festzustellen. Was in der Ukraine an durchaus gegensätzlichen Auffassungen über legitim oder illegitim unterwegs sind, das gilt für sich überhaupt nichts. Die Legitimitätsfrage stellen Außenmächte. Die urteilen und streiten, welche Regierung über das Volk und über das Land in der Ukraine sie als gerechtfertigt ansehen. So ist der Umsturz In Kiew, der damalige Maidan-Aufstand mit dem Sturz Janukowitsch, das war Ausdruck eines legitimen Volkswillens. Die Referenten auf der Krim und in der Ostukraine waren gezinkt und von Moskau in Auftrag. So die Fassungen der EU. Umgekehrt führt Putin heilige Rechte ins Feld, die Russland berechtigen, die Krim anzuschließen und wahlweise russischen Bürgern zur Hilfe zu kommen, gegen Faschisten und eine westliche Marionettenregierung. Für ihn war das Referendum Ausdruck eines genuinen Volkswillens auf der Krim. Jeweils beim anderen entdecken die EU auf der einen Seite, Russland auf der anderen. Entdecken sie mit ihren Urteilen und Verurteilungen immer den Machtzugriff der anderen Seite. Die will sich bloß ein Stück der Ukraine oder die Ukraine ganz befreien. Bei ihnen selbst ist alles, was sie unternehmen, eine Förderung des Landes, des eigenen Volkswillens und dessen legitime Vertreter. Was soll das, dass sich beide Seiten auf Höhe auch für die andere Seite gültige Rechte bilden? Erstens, beide gehen selbstverständlich davon aus, dass sie darüber richten dürfen und müssen, was in diesem Land sich an Herrschaft und Regierung gehört. Ihre Anerkennung entscheidet. Und da steht Urteil gegen Urteil. Und beide Seiten haben längst klargestellt, dieses Urteil gegen Urteil, das ist keine theoretische Auseinandersetzung, sondern eine Frage der Macht, die man hat und ausübt, nämlich der eigenen Sicht Geltung im Land und vor allem gegen den auswärtigen Widerpart zu verschaffen. Der soll gefälligst den eigenen Anspruch anerkennen. Als solcher richtet er sich machtvoll zu betätigen, im Land einzugreifen, und die andere Seite bestreitet das genauso prinzipiell und beauftragt sich damit, das machtvoll zu verhindern. Zweitens, in diesem Streit der Kriegsmächte geht es, das ist gar kein Geheimnis, wohin, an welcher ausländischen Macht orientiert sich die Ukraine. Pro-europäisch oder pro-russisch, so werden ja schon die Fraktionen bezeichnet. Das ist kein sachliches Urteil darüber, also wohin sich da die Ukraine orientieren soll, was in der Ukraine für sich los ist, welcher Machtkampf da tobt, sondern eben nur, zu welchem auswärtigen Lager sich die Machthaber im Land rechnen sollen. Und diesen Ausgang, zu welchem Lager sie sich rechnen sollen, überlassen die Beteiligten, also die EU und Russland, nicht den Machthaber vor Ort, sondern sie sorgen selber dafür. Wenn sie darum streiten, was an Herrschaft in der Ukraine legitim ist, ist das immer die Frage, wie steht die jeweilige Partei zu uns? So ist das, was sich in der Ukraine gehört, was da legitim ist, gleichbedeutend mit, was zu unserem generellen Interesse am Land passt. So ist dann der Volkswille und die legitime Regierung dort, kann nicht anders definiert als Stellvertreter eines auswärtigen Interesses, eines Anrechts auf Ausrichtung der Ukraine auf die eigene Macht. Es ist also nicht so, legitim ist derjenige, der sich an bestimmte allgemein anerkannte Verfahren wie Volksabstimmung, Menschenrechte und so weiter hält. Sondern die Reihenfolge ist genau umgekehrt. Wer ist unser Mann, unsere Partei genannt? Der ist legitim und dem sprechen die jeweiligen Mächte zu. Dass er sich an Verfahren hält, die doch auch die anderen anerkennen müssen. Wie gesagt, Volksabstimmungen sind da nicht ein schlagendes Beispiel. Beide Seiten werfen sich vor. Sie bedrohen das friedliche Zusammenleben in der Ukraine, indem sie Leute unterstützen, die den legitimen Volkswillen unterdrücken. Was sie damit der Sache nach ausdrücken, ist, dass der andere den eigenen Anspruch auf Zuständigkeit bedroht und unternimmt. Deswegen ist auch das Rechten darum, wer was darf, auch nicht in erster Linie eine Verständigung mit den Kräften vor Ort, sondern immer gleich Streit mit der anderen Macht, mit der anderen ausreichenden Macht. Das ist die gültige Adresse. Außenmächte sind die Streitsubjekte. Und das ist ja auch offenkundig. Dieser Legitimitätsstreit ist keine theoretische Auseinandersetzung, sondern eine praktische Machtfrage. Es ist die Frage, was man bei der anderen Seite an Respekt vor seinem konkurrierenden Anspruch durchzusetzen vermag. In ihrem Streit geht es nicht um das Beste für die Ukraine, sondern um die Ukraine selbst. Diese Rechts- und Zuständigkeitsfrage wird als Sorge um das Schicksal der Ukraine. Wir kümmern uns um deren Schicksal. Wir kümmern uns ums Volk verhandelt. Meine Frage, was haben Sie denn den ukrainischen Volksmachten so anzubieten? Ja, das ist inzwischen auf einen sehr harten Kern reduziert. Betrachten wir mal erst die EU. Das Angebot lautet, richtet eure Erwartungen auf uns. Wir sind die Macht, die euch vor Russland schützt, die auf euch eben zugreifen wollen. Wir schützen die friedliche Revolution in der Ukraine. Wir sichern die Integrität der Ukraine, immer gegen Russland. Materiell ist das eine Fehlanzeige. Da ist nichts fürs Volk im Angebot. Vielmehr wird Verarmung in Aussicht gestellt. Die EU sagt, Energie liefern wir, aber das wird für euch teuer. Das sagen dieselben, die russischen Preisanhebungen als Anschlag aufs ukrainische Volk verwagen. Sie sagen weiter, eure Renten sind zu hoch, euer Staat leistet sich zu viel für euch. Das einzige Versprechen, wir schützen euch. In uns habt ihr eine ordentliche Macht gegen Russland auf eurer Seite. Das ist schon ein Angebot besonderer Art. Die Leute sollen wie selbstverständlich davon ausgehen, dass Russland ihnen alles nimmt. Was denn eigentlich? Die staatliche Selbstständigkeit, ihre ukrainische Identität. Sie sollen sich als Manövriermasse einer Führungsmannschaft, die ihr staatliches Vorankommen bei der EU sieht, gut aufgehoben sehen, wurscht, wie sie in der Ukraine leben. Dieses Angebot zielt nicht auf eine Prüfung, auf eine Abwägung, dahingehend, dass sich das Volk mal fragt, was es von seinem Staat, von der EU, von den Russen hat oder nicht. Das Angebot fordert, fördert und beruft sich allein auf eine antirussische Ausrichtung der Politik. Und so bestimmt die EU den Volkswillen. Egal, was sonst noch alles an Vorstellungen da unterwegs sind. An Leuten im Land, die das nicht einsehen wollen, sich eher von Russland oder auch von mehr ukrainischer Selbstständigkeit sowohl gegen Europa als auch gegen Russland auszusprechen. Oder sich gleich als russische Minderheit im Land verstehen. Russland spiegelbildlich. Wir schützen euch als Russen. Wir schützen unsere Minderheit in der Ostukraine. Dann ist sie keine mehr. Wir holen die Krimheit dahin, wo sie immer schon hingehört. Die Bürger in der Krim waren in der Ukraine nicht das wahre Volk. Bei Russland sind sie endlich wieder in ihrem ureigenen nämlich in einem machtvollen Staatswesen mit mächtiger Flotte. Auch die sollen nicht fragen, wie lebe ich dann, sondern zu welchem Volk gehöre ich? Wen betrachte ich als meinen Staat? Dann dürfen Sie ruhig an die guten alten Zeiten der Sowjetunion denken, aber nicht an Sozialismus, nicht an die ökonomische Seite, sondern an die Seite der sowjetischen Macht. Das ist von russischer Seite das ganze Angebot. Und Russland hatte da sogar noch was Materielles anzubieten. Nämlich, wenn man an die Krim denkt, in der Ostukraine nicht, gesicherte Renten auf russischem Niveau. Nur, dieses Angebot, das war auch nur ein Wurmfortsatz zu der Frage, zu welchem Volk wollt ihr denn gehören? Und insgesamt ist auch von russischer Seite eben auch nichts als Bedienung eines auf auswärts gerichteten Nationalismus das ganze Angebot. Dass sich über andere, damit als Minderheit definierte Volksteile hinwegsetzt. Die Leistung dessen, dass die beiden Mächte, EU und Russland, so an das ukrainische Volk herantreten, ist, sie schüren den Nationalismus, der sich ja auf auswärtige Rechte als ihren, als sein Schutzmacht richtet und sich durch die jeweilige konkurrierende Macht bedroht sieht. Man definiert das ukrainische Volk als nationale Schutzobjekte und damit sich als Schutzmacht. Wir bewahren euch vor dem Anspruch einer anderen Macht. Und das ist gleichbedeutend mit, wir sind die Zuständigen für euer Geschick. Wir definieren euch so als Volk, dass sich gegen eine konkurrierende Macht zur Wehr setzt. So schützt man das eigene europäische oder russische Interesse an dem Land und hetzt dafür die Volksmassen gegeneinander auf. Es ist eben kein Ringen darum, wie kann man ein Volk, ein Land auf die Beine helfen, sondern auswärtige Mächte ringen um ihren Einfluss auf das Land und zwar darauf, wie es geführt wird und welchen Machtblock es sich zuordnet. Diese von außen bedingte Konkurrenz ist so weit gediehen, dass das Land gründlich ruiniert, gespalten ist und ein Volk, das wirklich Besseres zu tun hätte mit all seinen Lebenssorgen, aufgehetzt aufeinander losgeht. Es subsumiert selber all seine Sorgen und Nöte der Frage, wer ist hier das Volk, wer die zu transferierende Minderheit und wer gefährdet die Volksheit. Sie lassen sich gegeneinander aufstellen, weil politische Führer unter der Regie von außen um die Macht im Land bringen. Bleibt also zu klären, wie die auswärtigen Interessen beschaffen sind, die da an dem Land aneinander geraten, sodass man da im Namen von dessen Bürgern schützend eingreift und wie der Westen gegen Russland und Russland gegen die EU und die USA verteidigen. Worum konkurrieren da diese Macht? Diesen ersten Teil kurz zusammengefasst. Ich hatte angedeutet, uns zieht sich das Rechten darüber her. Wer ist da im Recht, wer ist im Unrecht nicht? Man sich da auch mit dem Richter, der über den Staaten steht. Den Staaten ziehen das sehr wohl, weil sie da von der anderen Seite beanspruchen, eben als Richter anerkannt zu werden. Dass nicht seine Interessen gelten, sondern dass die Geltung seiner Frage eine Frage einer anderen Macht ist, die darüber befindet. Und umgekehrt, dass die eigenen Ansprüche von der anderen Macht anzuerkennen sind. Und diese ganze dass diese ganze Legitimitätsfrage ausgedrückt wird an, wer regiert eigentlich legitimerweise in der Ukraine? Jemals Janukowitsch, dann eben Jasenjuk, jetzt inzwischen der neue Poroschenko. Oder eben, wenn man die andere Seite betrachtet, Donetsker Region, die sogenannten, von unserer Presse immer sogenannten, selbsternannten Präsidenten, Bürgermeister und so weiter und so fort. Dass das in dieser Form gefragt wird, wer ist da legitim, hat den Kern, dass da die ausreichenden Mächte sich als Schutzmacht der Ukraine aufmachen und beanspruchen, das Entscheidungsrecht über das zu haben, was in der Ukraine passiert. Und das hat einerseits eben eine Seite, wo sie dem anderen abverlangen, dass er gefälligst anzuerkennen hat, dass die Ukraine einerseits dem europäischen Machtblock zuzugehören hat, andererseits eben von Russland schon wird. Und andererseits die Seite nach dem Volk, die ich jetzt zuletzt am Mittel hatte, nämlich das Verheerende, da wird ein Nationalismus, den es sicherlich in der Ukraine gibt, der wird verstärkt, geschürt, befördert und aufgehetzt. Nämlich eben so, dass sich dann letztendlich wirklich jeder entweder antirussisch oder pro-europäisch mehr oder weniger spielt. Wenn ihr zu diesem Teil Fragen oder Einwände habt, schießt los. Ansonsten will ich weiter. Sie legen quasi zwei Seiten, die erstmal in der EU und in Russland. Und die USA ist irgendwie noch mal außen. Meinen Sie nicht, dass die USA doch eine große Rolle eigentlich spielt? Ja. Und zwar nicht nur als, also, dass die USA nicht nur Anschluss gibt also der EU, damit doch EU gegen Russland sein wird und auftritt, sondern eher USA so ein bisschen ihre eigene Position vertritt. Also nochmal als dritte Seite quasi. Ja, meine aber auch. Also, aber sie haben doch nicht so explizit erklärt, dass die USA noch ganz klar ist. Ja. Ich wollte die USA auf dem späteren, auf dem späteren Punkt verschieben. Weil erstmal gilt all das, was ich jetzt über die EU bzw. Russland gesagt habe, gilt genauso für die USA. Mir war das jetzt einfach immer nur zu umständlich, immer noch und die USA. Glauben Sie eigentlich, dass beide Parteien durchaus der Meinung sind, die Ukraine könnte diese internen Streitigkeiten durchaus alleine klären oder glauben die das nicht? Oder glauben Sie nicht, dass die beiden Parteien davon ausgehen, die Ukraine mit diesen inneren Streitigkeiten alleine klären? Das glaube ich nicht. Und wie ich noch dazu kommen werde, will ich zeigen, ja, also das ist so mein nächster Punkt, warum es in der Ukraine immer Streitigkeiten gibt. Das wird mein nächster Punkt sein. Aber ich werde zeigen, dass diese Streitigkeiten von der EU benutzt worden sind und einer eindeutigen Tendenz oder Stoßrichtung ihr diesen Streitigkeiten gegeben worden ist und damit der Konflikt mit Russland auf der Tagesordnung war. Ja. Also es ist, wenn ich das mal so sagen darf, ich finde das quasi nicht richtig, dass die EU sagt, ach Gott, die Streitigkeiten können wir innerhalb gar nicht richtig selber lösen. Das, weil das nimmt fast gar nicht die Rolle des Agenten, den die EU und dann auch später Russland in diesen Streit spielen, ins Auge. Sondern tut so, als wären die Streitigkeiten, und so wie sie jetzt sich darstellen, quasi ein Produkt, mit dem jetzt die Außenmächte konfrontiert sind. Ich will zeigen, genau das, was man jetzt vorhin hat, ist ein Produkt der Außenmächte. Naja, aber dann stelle ich mir schon die Frage, wenn die Außenmächte oder wenn jetzt Russland auf der einen, Europa und die USA auf der anderen Seite schon davon ausgehen, dass die internen Streitigkeiten nicht alleine durch die Ukraine gelöst werden können, dann ist es ja so, dass es in gewisser Weise eine gewisse Bevormundung seitens dieser politischen Seiten in gewisser Weise legitimiert. Ich habe ihn so verstanden, dass der innere Streit der Ukraine fast darin besteht, durch die Ansprüche der Außenmächte, die da aufeinanderprallen, an diesem Land. Also dass der innere Streit gar nichts ist, worauf die Außenmächte sich draufsetzen, sondern der selber ist das Produkt des Zugreifens an oder des Draufrichtens von anderen Staaten. Und deswegen ist das auch nicht, ist die Einschätzung ja vollkommen komisch, wenn die sagen, die fragen sich nicht, können sie ihren Streit selber lösen oder nicht? Das Ding ist, die sollen ihren Streit ja nicht selbst lösen. Also die Frage wird ja gestellt, wie das können oder nicht. Beide Leute wollen ja irgendwie Einfluss haben auf die Ukraine und deswegen wird die Frage gestellt, wie können wir da und auf welche Weise da erfolgreich Einfluss kriegen und nicht, wie können wir das selbst lösen? Also wird es praktisch als Anlass genommen, um praktisch diese eigenen Interessen, die über das Interesse der anderen Parteien hinausgehen, auszutragen? Also die internen Streitigkeiten? Nein, also praktisch, um diese Streitigkeiten mit Russland halt, die aber über die Besorgnis über die Ukraine hinausgehen, dann auf den Druck der Ukraine auszutragen oder auf den Druck der ukrainischen Krise auszutragen. Ich das richtig verstanden? Ja, ungefähr so, genau. Ich habe gerade den Kopf geschüttelt, auf einen Grund. Weil auch wenn man mal quasi sich ein bisschen die Chronologie der Ereignisse vor Augen führt, muss man ja wirklich sagen, die Streitigkeiten waren ja erstmal damit erledigt, dass Janukowitsch an die Macht gekommen ist. Naja, er hat seine Widersacher ins Gefängnis gesperrt, verurteilt, die gegnerische Partei ziemlich fertig gemacht mit Hilfe der Staatsanwalt und eigentlich war er relativ gefestigt an der Macht. Und die EU, also wenn man sich ein bisschen zurückgehen und nicht gleich jetzt quasi Bürgerkriegssituation, die es jetzt gibt, vor Augen führt. Hat ja auch lange Zeit mit dem Janukowitsch verhandelt. Hat lange gesagt, wir können gar nicht wissen, mit wem wir verhandeln sollen in der Ukraine, weil wir haben Stellung streiten. Da gibt es ja quasi verschiedene Fakten. Nein, ich habe gesagt, ja, der Janukowitsch ist ein legitimer Präsident. Wir verhandeln mit ihm. Und damit war der Streit nicht erledigt innerhalb der Ukraine. Aber wenn man so will, der Sachemann war der erstmal eine Zeit lang ziemlich entschieden. Er ist dann wieder aufgekommen, wo klar war, Janukowitsch unterschreibt dieses Abkommen nicht. Also da haben sich im Vorfeld eben schon Demonstrationen auf dem Maidan haben stattgefunden, um eben den zu zwingen, also zu Druck, zwingen ist zu stark gesagt, aber halt Druck auf ihn auszuüben, dass er es unterschreibt. Und wie er es dann nicht unterschrieben hat, ist das alles eskaliert. Ja, da ist dann der Streit richtig wieder ausgebrochen, wenn man so will. Aber ich würde erstmal vorschlagen, ja, weil selbst wenn man denken würde, die EU möchte den ukrainischen Streit innerhalb dieses Landes eben lösen. Müsste das sich ja auch mal kurz überlegen, wo die bestehen hätte. Und da möchte ich jetzt kurz, also das wird nicht so lang, kurz ein paar mehr Themen vorstellen. Und du kannst ja dann, ich nenne dich einfach Junge, also ich bin auch Student. Ich nehme das nicht persönlich. Wir kennen uns ja nicht. Also, schauen wir uns doch mal kurz die Ukraine selber an. Also es geht um die Frage, worum konkurrieren da die beiden Außenmächte? Naja, schauen wir uns doch mal das Land an, worum sie da konkurrieren. Und da kann man, wenn man mal die ganzen moralischen Vorwürfe, die in der Presse und in der Politik beide Seiten gegeneinander erheben. Wenn man da mal ein bisschen den moralischen Ton rausnimmt und das Beschuldigungswesen, kann man dem doch eins entnehmen. Wenn es immer heißt, wir helfen euch gegen die Erpressung, wir schützen euch vor Übergriffen. Offenbar ist die Ukraine, der ganze Staat, nichts anderes als ein Streitobjekt von Außenmächten, die über seine Staatlichkeit bestimmen und darum konkurrieren und mit dieser Konkurrenz jetzt das Land zerlegen. Denn nicht die Ukraine macht Alternativen auf und sagt, hey, ich hätte was anzugeben, sondern sie wird mit Alternativen konfrontiert, an denen die politische Herrschaft kaputt geht, das Land sich zerspaltet und gespalten wird. Das lässt einen Schluss zu, dass dieser Staat nicht aus eigener Macht und von eigenen Mitteln existiert, sondern dass er seine Lebensgrundlagen ganz im Ausland hat. Die Existenzbedingungen des ukrainischen Staates sind von den Mächten abhängig, die jetzt um die Ukraine streiten. Deswegen finden auch die gegensätzlichen Ansprüche von außen im Land lebhaften Anklang. Und sagt keiner, was wollen eigentlich die Russen von uns? Oder was wollen die Europäer von uns? Das stimmt nicht. Wir sollen uns doch nicht selber. Nicht bloß bei irgendwelchen Massen, sondern eben auch bei der politischen Führung. Die Parteienlandschaft ist selber zerstritten und gespalten und seit Jahren tut in der Ukraine eine Macht. Da hast du recht. In der Ukraine gibt es eine nationale Auseinandersetzung, die um gar nichts anderes ging, als darum, wohin sich die Ukraine orientieren soll und wie sehr sie auf die EU oder Russland setzen soll. Im Land gibt es da selber einen nationalistischen Zwiespalt. Der ist eben das Resultat einer total umstrittenen Staatsräson, die aus der Lage des Landes herrührt und die jetzige innenpolitische Konfrontation ist das Ergebnis der Auseinandersetzung, die im Land um die pro-russische oder pro-westliche Ausrichtung geführt wurde und von außen vorangetrieben worden ist, allen voran von der EU, dazu gleich mehr. Die ukrainischen Staatsmacher haben sich da nie eindeutig entscheiden können und wollen zwischen den beiden, Russland und Europa. Ein Staat, der daran ringt, nach dem Ende des Ostblocks mit seiner Umstellung auf Kapitalismus, auf den Weltmarkt und als neue Nation zwischen West und Ost irgendwie zurechtzukommen, das hat man da vor sich. Nach den geltenden Weltmachtregeln war die Ukraine ökonomisch einigermaßen kaputt. Da hat es gar nichts geholfen, dass sie noch in Zeiten des Realsozialismus durchaus über eine veritable Industrie und die berühmte Kornkammer eben des Ostblocks war. Nach den Weltmarktregeln war das alles, worüber die, oder das meiste, ich will nicht übertreiben, war das meiste, worüber die Ukraine verfügt hat, nichts wert. Sie war eingebunden in und konfrontiert mit dem EU-Kapitalismus, aber nicht konkurrenzfähig, dem ökonomisch nicht gewachsen. So wurde aus der Ukraine ein Schuldenland, das mit IWF-Krediten zahlungsfähig gehalten wird. Und die andere Seite, zugleich ist das Land elementar angewiesen auf die Russland-Beziehungen. Die bieten gewisse staatliche Lebensgrundlagen. Der Rest der Schwerindustrie, industrielle Kooperation mit russischen Betrieben, vor allem aber die Lieferung von Energieträgern. Das ist die ganze Ökonomie der Ukraine. Da gibt es keinen national funktionierenden Kapitalismus, sondern eben nur ein paar Geschäfte, die im Land gehen und die sind in Oligarchen. Und weil es eben keine funktionierende nationale Kapitalakkumulation gibt, kein funktionierendes Wirtschaftswachstum, das den Staat trägt, ist der Staat bankrott. Und der macht selbstverständlich nicht einfach zu, sondern wirtschaftet irgendwie weiter. Mit einem verarmten Volk, das nach kapitalistischen Maßstäben weitgehend unproduktiv ist. Nicht brauchbar. Und mit seinen Energiesubventionen sorgt der Staat dafür, dass das Volk das irgendwie ausgleichen kann. Insofern ist die Ukraine mit lauter in eigener Regie nicht zu lösende ökonomischen Überlebensfragen beschäftigt, die ihr der Übergang zum kapitalistischen Rechnen beschert hat. Ja, so weit hast du recht. Die ökonomischen Lebensgrundlagen, auf denen quasi das Leben, das wirtschaftliche Leben der Ukraine beruht, das ist gar nicht dafür vorgesehen und dafür eingerichtet, dass da quasi ein starker wirtschaftlicher Staat, ein starkes wirtschaftliches Gemeinwesen entsteht, sondern eben einerseits angebunden an den EU-Markt, glaube ich, der zweitwichtigste Handelspartner ist die EU. Aber was, wozu hat es geführt? Ja, dazu, dass eben viel Geschäft überhaupt nicht geht, europäische Waren den ukrainischen Markt erobern, und der Staat letztendlich bankrott wird. Und die andere Seite, die Interessen, die ökonomischen Beziehungen von Russland, die sind auch nicht dafür vorgesehen, dass aus der Ukraine ein starker ökonomischer Staat sind, sondern eben als Zuliefererbetriebe für russische Industrie und als Abnehmer von Energielieferungen, die halt je nach politischer Konjunktur teuer oder nicht bezahlt werden. Nur im Unterschied jetzt zu, also es sind Probleme, die das Land nicht lösen kann. Nur das Ausland ist davon ökonomisch beteiligt. Ja? Das ist gar nicht quasi jemand, der damit nichts zu tun hat. Die wirtschaftlichen Standards setzt die EU mit ihren konkurrenzfähigen Kapital, vor allem Deutschland. Man weiß es ja auch innerhalb der EU, wenn da etliche Länder wieder konkurrieren. Ja. Gut. Also für das Land ist die ökonomische Grundlage diese wechselseitige Abhängigkeit von Russland und der EU ökonomisch ziemlich ruinös. Aber natürlich finden sich auch in diesem Land lauter Politiker, die so ein Staatswesen regieren wollen, das Volk kommandieren und die nationale Staatsmacht managen und voranbringen wollen. Ja, natürlich, ukrainische Politiker wollen eine starke, große Ukraine. Und als nationale Politiker konkurrieren sie eben darum, aus den beiden ungenügenden Lebensquellen EU und Russland das Beste zu machen. Aber damit, weil sie eben ungenügend sind, ist zugleich eine dauerhafte politische Unzufriedenheit im Land vorprogrammiert. Der Drang nach nationalem Vorankommen wird nicht erfüllt, ist unter diesen Bedingungen nicht erfüllbar. Also gibt es auch zwischen den mächtigen Parteien in der Ukraine keine nationale Einigkeit. Alle führen das nationale Leid darauf zurück, dass die jeweils Regierenden die Lebensfrage, wohin richten wir uns auf, wen müssen wir wie berücksichtigen, nicht richtig managen. So gibt es einen erbitterten Streit, wie es sich für abgrundtief unzufriedene Nationalisten mit ihrem Staatswesen gehört. Sie werfen sich wechselseitig nationalen Verrat vor und ringen so um die Macht. Sie bedienen das unzufriedene Volk mit dem entsprechenden Nationalismus und bedienen sich dessen für ihren eigenen Machterwerb. Ja, da in der Ukraine laufen politische Wahlkämpfe immer so, dass der anderen Seite vorgeworfen wird. Die verrät die Ukraine an auswärtigen Interessen, ist eine Marionette, wirtschaftet, wird von der Marionette, also nicht von der Marionette, sondern von den Stückenziehern aus dem Ausland quasi bezahlt, wirtschaftet alles in die eigene Tasche. Ja, dann ist der Vorwurf immer gleich Verrat. Das sind keine Patrioten, die da bisher waren. Und so transformiert sich die Parteien und die Politiker wechselseitig. Und deswegen gibt es da eine erbitterte politische Feindschaft. Im Unterschied zu unserer Parteienfeindschaft. Aber über all dem steht doch trotzdem noch der Präsident der Kommission. Damaligen Zeitpunkt stand noch der ich sage jetzt mal unabhängig davon, vielleicht weiß, ich würde jetzt mal ein bisschen simplifiziert behaupten, dass unabhängig von der Partei, die an der Macht war, trotzdem noch über all den Jahren gekommen stand. Es ist doch in gewisser Weise dann verständlich, wenn der Unmut, über, sage ich jetzt mal, einen wirtschaftlichen und politischen Stillstand halt insofern zum Ausdruck kommt, als die Entladung der aufgestauten Wut und des aufgestauten Unmutes halt über diesen Stillstand halt durch eine Revolution zum Ausdruck gebracht wird, die sich vordergründig an den Präsidenten richtet, eben weil er über all dem stand, über vier Jahre. Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich schon. Und dasselbe Unmut hat sich eben mit Timoschenko, wie sie ganz oben stand, und gegen Juschenko, wie er ganz oben stand, gerichtet. Dasselbe Unmut. Ja, dasselbe Unmut hat sich die, auch mit Timoschenko, die jetzt als totale Russenhasserin auftritt, deswegen ist sie verurteilt worden. Den Ausverkauf der nationalen Interessen an Russland. An Russland. Die Frau, die jetzt als exemplarische Russenhasserin auftritt. Ich will damit mit meinem Hinweis, daran könnte man merken, schon allein daran könnte man merken, dass die miserablen Zustände im Land an was anderem liegen, als dass da ein Regierungschef die Macht falsch gekauft und am Ende die eigene Tasche wirtschaftet. Wenn sie schon machen, will ich mal bestreiten. Also, nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Wenn schon mal was davon haben. Sondern ich wollte gerade versuchen, deutlich zu machen. Na, dem Volk würde ich empfehlen, nicht immer gleich auf die Regierung zu schimpfen, sondern mal zu schauen, was da überhaupt regiert wird. was sind denn eigentlich die nationalen Lebensgrundlagen? Wovon? Natürlich verfügt es der Staat und damit auch die Regierung. Wovon macht der Staat das Leben der Leute abhängig? Ja, letztendlich davon, genauso wie bei uns, davon, dass nur produziert wird, wenn sich die Sachen lohnen, wenn man damit Geld verdienen kann. Und zwar nicht nur irgendein Geld, sondern eben Dollars, Euros, ein haltbares Geld. Das Produzieren steht unter dieser Maßgabe. Und dann muss es sich aber auch denjenigen quasi stellen, die genau mit den gleichen Zielen produzieren und damit ihrer überlegenen Kapitalstandards vorgeben. Ja, daran liegt das, dass das wirtschaftliche Leben dann niederliegt. Und nicht daran, dass ein falsch, also quasi ein Präsident, Lebensgrundlagen, die in der Ukraine als solche gar nicht existieren, weil sie abhängig sind, einerseits von der EU, andererseits eben von Russland, nicht gescheit auf Vordermann kommt. Weil das gar nicht eine Frage, das steht wirklich gar nicht in seiner Macht. Ja, aber ich finde das in gewisser Weise ein bisschen Trugschluss, denn ich meine, ein bisschen darum zu sagen, um die Ökonomie auf Vordermann zu bringen, benötigt man ja auch Ressourcen. Und solange der Präsident nicht für bestimmte Strukturreformen sorgt, in so oder vielleicht der Gestalt, dass vielleicht eigene Ressourcen angewendet werden, um die Ökonomie zum Laufen zu bringen, oder vielleicht der Gestalt, dass vielleicht die Beziehung entweder zu Europa oder zu Russland intensiviert wird, um auf diesem Wege für den Nachschub von Ressourcen sorgen zu können, um dann, weil dann ist es ja in gewisser Weise falsch zu sagen, dass es weniger an dem Präsidenten liegt, der die vorhandenen Möglichkeiten nicht ausnutzt, sondern einfach nur daran liegt, dass die eigene Wirtschaft in den Vordergrund gebracht wird. Ich weiß nicht, ich finde das als einen Trugschluss. Ich finde deine Überlegung einen Trugschluss. Weil du einfach quasi mit dem, es ist nicht auf Vordermann gemacht und mit Ressourcen, da tust du eigentlich was Zweideutiges. Hast du dich eigentlich darum gekümmert, ob es den Ukraine sachliche Ressourcen gibt? Ja, deswegen habe ich ja beide Möglichkeiten. Also entweder eigene Ressourcen oder die Ressourcen aus der Richtung. Es geht vielleicht nicht um ein eigenständiges nationales Leben zu bewahrstelligen. Ja? Aber es sollte die Ukraine, wie gesagt, damals zu Ostblock-Zeit, war das nicht quasi das total rückständige Land. Sondern das war eines der fortschrittlichen Länder innerhalb der Regionen, innerhalb der Sowjetunion und wenn man das als Land bezeichnen will, innerhalb des Ostblocks. Das war nicht so, dass die Ukraine quasi am Bettel von Moskau ging. Ja, nur all diese Ressourcen waren nichts mehr wert, weil es nämlich um quasi mit Ressourcen. Weil du da eigentlich an was anderes denkst. Nicht an irgendwie Korn, dann Chemie, Kohle gibt es da. Jetzt wollen die Amerikaner da Gas fördern mit Fracking und so ein Zeug. Also da gibt es etliches. Es gibt auch, wie gesagt, es gibt auch Industrie. Es gibt auch, hat auch sowas wie Maschinenbau gegeben. Also dass man auch für die Landwirtschaft Traktoren herstellen hätte können. Ja, also da gab es einiges zu, wenn man mal sich von einem Standpunkt, was ist nötig zur Volksversorgung, stellt. Da hätte es einiges gegeben. Aber das ist alles nichts wert, weil eine Ressource fehlt. Eine. Nämlich Geld, Kapital. Die Ressource Kapital fehlt. Ja, aber dann hätte doch der Präsident entweder den das wollte da jetzt noch ein Argument draus machen. Nur, was sagt man damit? Eine Ressource Kapital fehlt. Dass alles Wirtschaften im Land, alles Überleben im Land, alles Arbeiten im Land, alles Konsumieren im Land, einem untergeordnet ist. Kapital. Nämlich Kapital. Nur dann muss man sparen. Dann entscheidet sich der Kapitalzufluss nicht, was brauchen die Leute. Ja? Was brauchen die an Lebensmitteln? Na ja, dann stellen wir doch mal die Fabriken hin. Ach, ihr braucht Geld, ihr braucht Einkommen. Ach, stellen wir doch die Fabriken hin. Nein, dann entscheidet sich das umgekehrt. Dann entscheidet sich das daran, ob es das, was es dort im Land gibt, sich für Kapital und seine Vermehrung lohnt. Ob sich die Arbeitskraft dafür lohnt, ob die Produkte sich dafür lohnen. Ja? Und man muss ja sagen, das ist ja nicht ganz neu. Das Assoziierungsabkommen wollte da schon noch, ist da schon noch ein Fortschritt in der Richtung. Nur, ganz so ist es doch gar nicht, dass nun quasi eine Firma, wenn sie sich in der Ukraine anlegen hätte wollen, das, ich wüsste nicht, dass es ihr irgendjemand verboten hat. Darf es nicht. Solche Verbote gibt es nicht. Es gibt Handelsbeziehungen. Wie gesagt, die EU ist sogar der zweitgrößte Handelspartner. Interessanterweise vor allem in die Richtung in die Ukraine hinein. Und nicht in die umgekehrte Richtung. Ja? Deutschland ist ein ganz großer Handelspartner. Exportiert viel in die Ukraine. Also, das, wenn man sagt, man hätte doch ein Rezept, nämlich Kapital muss man in die Ukraine fließen. Ich glaube nicht, wie gesagt, also, dass der Janukowitsch oder die Timoschenko, also wie gesagt, ich möchte es immer nicht auf die eine Person beschränken. Was dagegen gehabt hätte, wenn gesagt, wenn Siemens gesagt hätte, Leute, komm, ich stelle hier ein großes Windräderwerk hin. Das Windräderwerk. Nein, die mit Handlungsbedingungen. Aber Siemens hat halt gesagt, wir haben schon eine gute Infrastruktur hier und billige Arbeitskraft gibt es hier auch genug. Ja, aber dann frage ich mich, gab es dann wirklich so einen Mangel an Kapital? Denn ich meine, wenn die EU ziemlich viel in die Ukraine exportiert hat, dann waren doch dort schon Investitionsgüter vorhanden. In gewisser Weise, in Form der Exporte. Könnte man das vielleicht nach hinten schieben, weil ich eigentlich sehr spannend wäre und glaube ich, plan auch, wie es weitergeht. Achso, okay. Ich glaube, so wird es weitergeht. Ich kann das schon antworten. Okay. Wir merken uns das beide. Ja? Es wird sich bestimmt nochmal die Gelegenheit vergeben. Und dann mache ich einfach weiter, wenn es recht ist. Ja. Also, ich war stehen geblieben, dass sich quasi der politische Wahlkampf in der Ukraine gleich immer als Vorwurf des Nationalverrats und dessen, dass man eine Marionette von außen ist und von denen die halt bezahlt. So äußert sich so giftig. Und das eben wegen, muss ich mal sagen, wegen dieses Dogmatismus, dass quasi nicht in den Blick genommen wird, welche ökonomischen Grundlagen herrschen denn in der Ukraine, sondern nur der Blick hingerichtet wird, ja, wenn aus der Ukraine nichts wird, dann ist wohl derjenige schuld, der an der Macht ist. Dieser Dogmatismus. Und deswegen, weil die ökonomischen Grundlagen eben ein Vorankommen dieser Nation nicht vorsahen, deswegen gab es laufend auch Machtwechsel in der Ukraine. Vor Jahren ein orangener Umschluss, der dann von selbst zerstritten war. Und dann eben kam mit Janukowitsch wieder eine Führung. Und was wollte der? Dem wird er erstmal vorgeworfen, Marionette Russlands und so weiter. Aber was wollte der? Der wollte Fortschritte nach beiden Seiten hin erzielen. Mehr ökonomische Beziehungen mit der EU und gleichzeitige Erhaltung der unverzichtbaren Verbindungen mit Russland. Er wollte mit der EU noch ganz anders ins Geschäft kommen als bisher. Ohne aber seine lebenswichtigen Verbindungen, also nicht Zahlen, sondern des Landes, zu Russland aufzubauen. Er war auch das, derjenige, der mit der EU jahrelang mit das EU-Assoziierungsabkommen verhandelt hat und letztendlich dann sogar, das heißt paraffiert, glaube ich, Juristen können das wahrscheinlich mehr oder weniger war das kurz vorm Abschluss, da hat nur noch die Unterschrift gefehlt. Und Janukowitsch hat dabei darauf gerechnet, dass der Ukraine eins zugute kommt bei seinen Verhandlungen mit der EU und auch, dass das Russland nicht weiter stört. Nämlich genau seine strategische Lage zwischen den beiden. Darauf hat er gesetzt, dass er doch das benutzen kann. Na, beide finden mich total wichtig. Also kann ich da daraus, kann ich da auch mehr fürs Land rausholen. Und da hat er sich aber fundamental getäuscht. Weil genau das, worauf er setzt, diese strategische Lage zwischen Ost und West, macht das Land zum Streitobjekt der Mächte, mit denen die Ukraine wirtschaften will. Ich würde jetzt zu meinem nächsten Punkt gehen, nämlich mal einen kurzen, auch wieder sehr oberflächlichen Blick auf das EU-Assoziierungsprogramm. Zu wenden. Weil in dieser Situation, okay, der Janukowitsch sagt, ey, EU, können wir nicht mit euch mehr handeln, sodass es für die Ukraine besser ausschaut. Da kommt das Assoziierungsprogramm der EU ins Spiel. Das hat genau darauf abgezielt, mit diesem ukrainischen Hin und Her der zweiseitigen Ausrichtung Schluss zu machen. Durch eine umfassende Anbindung an Europa soll der Ukraine das Moment von freier Rechnung genommen werden. Und das läuft alles unter dem Schlagwort, die Ukraine gehört doch wohl zu Europa. Dass das EU-Angebot einer engeren Anbindung, einer Assoziierung, kein Angebot in dem Sinn war, zeigt sich schlagend, nachdem Janukowitsch die Unterschrift verweigert hat. Nicht wegen EU-Feindschaft, sondern mit dem Verweis darauf, dass das der Ukraine die unverzichtbaren russischen Beziehungen ruinieren und abschneiden würde. Seine Forderung nach Nachverhandlungen war darauf berechnet, dass die EU das zu berücksichtigen und mit Hilfen für den Staat und besseren Konditionen der Ukraine aufhelfen sollte. Und da brachte sich Russland ins Spiel und hat sich als machtvoller Konkurrent gemeldet, der der Ukraine durchaus Alternativen zur bedingungslosen Auslieferung an die EU und den IWF bieten kann. Seitdem ist das alles eskaliert, bis zur unmittelbaren Machtkonfrontation von NATO, EU, USA und Russland. Da muss man sagen, kein Wunder, denn das war in dem Programm alles schon enthalten. Das Assoziierungsabkommen der EU ist ein ziemlich abenteuerliches, ambitioniertes, imperialistisches Programm. Bei ihm handelt es sich um eine friedliche Eroberung nach Osten. Das will ich jetzt genau zeigen. Nämlich, was da Eroberung heißt und was da friedlich heißt. Die EU traut sich zu und nimmt sich vor, diesen Staat, der zerstritten ist, ökonomisch ziemlich ruiniert, durch den Eintritt in den Kapitalismus, durch die bisherigen Geschäftsbeziehungen, diesen Staat, in dem Russland mit seinen Interessen umfassender Art unmittelbar präsent ist, auf sich zu beziehen und an sich zu bringen, das traut sich die EU zu. Sie will den Staat nicht aus einer Notlage befreien, sondern die elementare Abhängigkeit von westlichen Kredit, die Angewiesenheit auf Kreditrettung, das ukrainische Interesse, den Staatsbankrott zu vermeiden, als Hebel benutzen, das Land auf die EU festzulegen, nicht nur ökonomisch, sondern politisch. Das Hin und Her lavieren zwischen Russland und EU, die Schaufelpolitik, die unsere Politiker gar nicht mögen, soll einseitig aufgelöst werden. So ist das Assoziierungsabkommen von Haus aus nicht das, was es der Form nach ist. Ein freigeschlossenes Abkommen zwischen Souveränen, die sich über Berechnungen aneinander einigen. Die EU als fertiger, machtvoller kapitalistischer Standort und Staatenbündnis bietet der Ukraine ja was denn an? Die Unterordnung unter ein vorgegebenes, umfassendes politökonomisches Regelwerk, das von der Souveränität des Gegenüber nicht viel übrig ist. Das will ich jetzt noch ein bisschen begründen. Ökonomisch. Die Ukraine soll sich EU-Kapitalansprüchen unterordnen. Gefordert ist eine Privatisierung des Dienstleistungssektors, dessen Funktionieren gerade vom Staat abhängt. Eine Anpassung des Energiesektors auf europäische Wettbewerbsrichtlinien. Eine Umstellung der Warenproduktion auf EU-Standards, und zwar für eine Ökonomie, die dem nicht gewachsen ist. Selbst nach Auskunft der EU bedeutet das alles ein Kampf ums ökonomische Überleben, das war ein Zitat, für bisher noch staatlich geschützte Bereiche. Also die EU sagt selber, ja, die Übernahme dieser Regularien, das heißt in der Ukraine, erstmal brachlegen, erstmal Zerstörung dessen, was es da noch an Wirtschaftsleben gibt. Die nötigen Milliardeninvestitionen, um quasi wieder was anzufangen, Kapital, kriegt das Land nicht. Also ist Brachlegen angesagt. Abwicklung und Ruinierung dessen, was der Staat irgendwie erhält, weil das Land davon lebt. Endgültig soll nur das überleben, was nach den Bedingungen der EU tauglich ist, also wenig. Insgesamt ein riesiges ökonomisches, ich habe schon gesagt, Brachliegen. Weiterer Angriffspunkt ist der ukrainische Staatshaushalt. Die EU-Vorgabe ist da kurz gefasst. Der ukrainische Notstandskapitalismus ist zu teuer. Konsolidierung ist angesagt. Was Konsolidierung heißt, das weiß man ja in Europa seit Griechenland. Ja, das ist gleichbedeutend mit. Genauso. Zusammenstreichen, die Energiesubventionen, Staatsbedienstete, Renten, all das muss radikal gekürzt werden. So wird das Urteil der EU vollstreckt, dass sich dieser Staat den Unterhalt des Volkes nicht leisten kann. Das ist mit Konsolidierung gemeint. Spart an eurem Volk, weil ihr könnt es euch nicht leisten. Und darauf drängt der IWF schon lange. Kredit gibt er nur zu diesen Konditionen, das heißt zur Bedingung, also Bedienung letztendlich der Restschulden. Denn das sind ja die Lebensmittel der Ukraine. Sie braucht Zugang zu den Finanzmärkten, um sich weiter Kredit beschaffen zu können. Insgesamt sind das lauter Bedingungen, die die Ukraine zur Einrichtung eines im Status vom Westgürtel und von gnadengeprüften Bedingungen abhängigen Schuldnerstaats nötigen sollen. Oder anders ausgedrückt, zur Durchführung eines organisierten Staatsbankrotts. Neben der und mit der Abwicklung weiter Teile der ukrainischen Industrie und der Streichung von Staatsbemühungen um ein Wachstum im Land als unproduktiv, werden die ökonomischen Beziehungen zu Russland angegriffen. So erklären die entsprechenden russischen Instanzen, dass die außenhandelspolitischen Regelungen mit Zöllen, Kontingentierungen, nicht-tarifären Handelskonditionen etc., mit denen sie ihre eigene konkurrenzschwache Industrie gegen die internationale Konkurrenz schützen wollen. Bei einer Fortsetzung der geltenden Handelskonditionen voraussichtlich via Ukraine von der EU unterlaufen wird. Das heißt, diese Befürchtung heißt, wenn jetzt die EU-Regularien auf dem ukrainischen Markt gelten, dann sagt Russland, muss ich meine Grenze für ukrainische Waren zumachen oder halt neu regeln, weil dann quasi europäische Waren, die viel wettbewerbsfähiger sind als russische Waren, den russischen Markt überschwemmen und kaputt machen. Das will Russland nicht zulassen, deswegen Unterbindung des Warenexports aus der Ukraine oder Drohung bildet. Umgekehrt, sagt Russland, können russische Waren auf dem ukrainischen Markt nicht mehr verkauft werden, weil es ja den neuen EU-Regularien nicht gilt. Zudem würde für Russland mit diesem bedeutenden Transitland der gesamte Energiehandel in die Zuständigkeit der EU-Kommission und ihrer Politik fallen. Und die Politik der EU zielt darauf, Gazprom möglichst auf die Position eines bloßen Lieferanten zurückzudrängen. Während Gazprom laufend versucht, selber sich in weitere Bereiche der Energieverteilung, der Energieversorgung auszubilden. Auch in der Ukraine. Zahlreiche industrielle Verflechtungen zwischen Russland und der Ukraine werden von der Umstellung auf die technischen Normen und Standards der EU betroffen. Und auch sicherheitspolitisch bedeutsame Kooperationen in Abteilungen der Rüstungsproduktion, im Raketen- und Flugzeugbau. Da muss man mal, was das heißt. Damit heißt, ist damit auch der Flugzeugbau und der Rüstungsbau, der ja auf Russland gerichtet war, von Seiten der Ukraine wertlos. Weil Airbus wartet nicht drauf, einen neuen Konkurrenten zu bekommen. Und man muss sich mal klar sein, was da gefordert wird. Unterstellt doch die Rüstungsproduktion, die für Russland produziert, dem EU-Regime. Da müsst ihr euch mal denken, wie Politiker hierzulande reagieren würden, wenn die Airbus-Chefs sagen würden, ey, wir haben einen neuen Investor gefunden. Der heißt Gazprom. Wer da jubelt, dann die Fabrik ist größer, weil da mehr Kapital. Nein, die würden sagen, ihr spinnt doch was, das wollen wir nicht. Das sind ausreichende Nationen rauszuhalten aus diesen sensiblen Bereichen. Also zusammengefasst: Das Assoziierungsabkommen ist alles andere als ein Aufhelfen der Ukraine zu national handhabbaren materiellen Quellen der Souveränität. Es ist vielmehr die Auftragslage, auf solche gleich ganz zu verzichten, da es die ohnehin nicht hat und nur die Quellen hat, die die EU ihm mit seinem Kapital und Kredit auf der Grundlage eröffnet. Also, einfacher ausgedrückt, es ist der Anspruch, lebt mit dem, was wir euch an Kredit zuweisen, und was unsere Kapitalisten bei euch für interessant finden. Damit habt ihr zu leben. Und diesem Angebot soll die Ukraine die Beziehungen zu Russland unterordnen und opfern, weil sie, so die EU, ökonomisch ohnehin keine Alternative hat, als die, eines nur rudimentär lohnenden Anwesens der EU. Das Assoziierungsabkommen hat auch eine politische Seite und die ist erst recht abhängig. Erstens, ein ganzer Archiv von Rechtsbestimmungen, Forderungen nach Demokratie, die die EU zum Richter über das politische Geschehen im Land machen. Das muss man jetzt nicht mehr mühsam kritisieren, weil die Entwicklung inzwischen über das Formelle von Rechtsstaat, Demokratie und demokratischen Regeln längst hinaus ist. Meine Einführungsrede sollte dafür stehen, wofür die Forderung nach Demokratie in einem anderen Land gut ist. Aber halten wir fest, mit dem inzwischen unterschriebenen Teil, dem politischen Teil des Assoziierungsabkommens, institutionalisiert sich die EU als Aufsichtsmacht und ein Aufsichtswesen über die politische Rechtsanwendung und die politische Konkurrenz im Land. Was da rechtlich passiert, was da an Rechten verabschiedet werden, wie da die Parteien ihre Konkurrenz ausrichten, ist nicht mehr eine Sache der ukrainischen Parteien und des ukrainischen Parlaments, sondern zugleich eine Frage dessen, ob sie EU-Regularien, die die Ukraine doch der EU unterschrieben hat, entsprechend oder nicht. Bei der Forderung nach Demokratie geht es eben nicht darum, dass ich da nationaler Wille frei betätigen kann. Dass das Volk seinen Willen am Personal ausdrückt und bestätigt. Nein, wenn das von außen kommt, soll der nationale Wille eben mit den Außenansprüchen zusammenfallen. Sich dort seine Legitimität abholen und bestätigen lassen. Und das ist allemal, sich an den Prinzipien und Interessen der Aufsichtsmächte orientieren. Und gegenüber Janukowitsch stand im letzten Jahr, also wo er das Ding noch nicht unterschrieben hatte, mit der Forderung nach diesen Regularien, nach echter Demokratie, nach echter Rechtsstaatlichkeit, nach echter unparteiischer Justiz, eines auf jeden Fall fest. So wie der bisher seine Macht ausgeübt hat, ist es überhaupt nicht. Weil die muss ja erst echt werden, indem sie halt den neuen Regularien genügt wird. Also, ich habe das friedliche Eroberung genannt. Eroberung heißt nicht, man unterwirft sich ein Land, das so ist, wie es ist, sondern man übernimmt materiell und politisch die Regie über die Souveränität, macht sich als die ökonomische und politisch bestimmende Macht mit seinen Interessen zu bestimmten Größe und Grundlage der nationalen Ressort, vor allen Berechnungen und in allen Berechnungen des Staates hinein. Man legt damit fest, was dessen Souveränität, nationale Ressort überhaupt ist, wie weit sie reicht, was der Staat sich vornehmen kann und vermag. Die EU zielt mit ihrem Assoziierungsabkommen auf die Stiftung eines nationalen Souveräns, der sich ganz als Geschöpf auswärtiger Macht weiß, sich daran ausrichtet und darin aufgehen zu machen. Friedlich ist der ambitionierte Anspruch darin, dass die ukrainischen Politiker angesichts der längst etablierten Abhängigkeit von der EU gar nicht umhin können, sich in eine solche Außendefinition ihres nationalen Lebens und Trachtens einzurichten. Dass sie von sich aus sich dazu bereit fühlen, eine solche Definition ihrer Rolle zur Grundlage ihres eigenen nationalen Wollens zu machen und daran all ihre Berechnungen auszurichten und darüber von außen wachen zu lassen. Das imperialistische Projekt der EU besteht darin, dass sie sich zum alternativlosen Lebensmittel für den fremden Souverän macht, egal wie das Land davon geht. Und Sitzen Regisseur macht, der der ukrainischen Staatsräson die Perspektiven vorgibt, die im dortigen Nationalismus verankert und darüber dann auch dauerhaft macht. Als eine Zurichtung eines Staates, wo auf diese Weise die freie Nutzung für EU-Kapital, die Regie über den Staatshaushalt und die politische Regie über seine Ausrichtung im Staatswesen fest institutionalisiert werden. Kurz, es geht beim ganzen Assoziierungsabkommen um die Definition der Ukraine als einen imperialistischen Besitzstand. Ich habe noch einen zweiten Artikel. Darf ich ganz kurz fragen? Ja. Also, soweit ich mich habe, ist es noch nicht unterschrieben oder ist schon doch. Der politische Teil ist unterschrieben. Der politische Teil von Janukowitsch. Oder von Poroschenko. Poroschenko. Von Poroschenko jetzt gerade. Okay. In Griechenland gibt es ja auch solche Berichte, dass die EU quasi die Ukraine aufnehmen möchte. Und zwar auch, dass die EU ja heißt, gekauft heißen möchte. Okay, das verstehe ich noch. Warum nicht? Die EU hat ja selber. Die EU hat selber Probleme, unter anderem mit Griechenland, also wirtschaftlich und so. Es geht ja in der EU auch nicht so. Es gibt ja keine Demokratie, es gibt in der Welt. Wieso braucht die EU quasi diese arme Ukraine? Was hat sie da irgendwie zu suchen? Ja, das ist also die haben ja gesagt, okay, dass sie darüber alles entscheiden möchten, was gut ist, was Politik angeht. Ja. Aber sobald die Ukraine eigentlich schon beim Quote ist, was sucht da auch noch die EU? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir für meinen Film treibe. Ja, das Problem ist einfach, dass die Zeit schon ein bisschen macht. Eine kurze Antwort. Was ich als letztes gesagt habe, imperialistischer Besitzstand, ist eigentlich schon die Antwort. Es geht um das abstrakte Verfügen über die Ukraine. Seinen Raum, wo man politische Macht hat, auszudehnen und andere Mächte, wie Russland, davon auszuschließen. Diesen Raum sich zuzuordnen, als Verlängerung seiner Macht zu beanspruchen. Das macht ja aber keinen Sinn, denn das ist wirtschaftlich. Also, wieso denn? Also, das Land ist kaputt, ist verfallen. Also, Deutschland muss ja quasi als führender Staat in der EU wirklich total gut finanzieren, einfach Geld hinschmeißen, wobei es ja eigentlich jetzt so also in der EU eigentlich. Bedingungen treffen, die EU-Bürger fordern könnte. Also in der Griechenland, in anderen Ländern, in Italien, in Spanien, die dann nur finanziert und nicht in ein Land, das überhaupt eigentlich zu EU nicht gehört und auch geschichtlich nicht gehört. Ich glaube, es geht einfach um die symbolische Demonstration von Macht, dass man halt immer nur auf bestimmte Gedanken, die halt besonders im Kalten Krieg ausgeprägt waren, festhält. Naja, aber ich meine der Westen und die Russen. Also der Westen und der Osten. Und ich glaube, so eine gewisse Engstirnung oder beziehungsweise, ich glaube, so eine Denkweise ist immer noch vorhanden. Da geht es halt um symbolische Macht, dass man halt den bösen Russen, also ich glaube, darum geht es auch. Ich würde mal die ganze Machtdiskussion rauslassen. Letztendlich ist es ein Ausverkauf. Ein Ausverkauf von dem armen Land, so mehr ist es im Prinzip nicht. So, im Prinzip alles zu annektieren, was es an Gütern noch besitzt, sozusagen in die Uhr zu nehmen. Beziehungsweise es auszuschlachten, das ist nichts anderes. Das bedeutet eigentlich dieser Vertrag, oder? Ja, aber wenn schon am Grundsatz an der Ausschuss. Ich wollte noch mal ergänzen, nicht sagen, was Sie vorausgeführt haben zu den Folgen des Assoziierungsabkommens, der kann man bei dem zustimmen, würde ich nur noch ergänzen, den Artikel 7 des Abkommens ist auch eine Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit festgelegt. Und Janukowitsch war völlig klar, nicht wenn er das unterschreibt und noch dazu die Auflagen des IWF, da wird er nicht wieder gewählt. Aber bei aller Diskussion, die wir hier haben, sich kommt mir etwas zu kurz, die außenpolitische Strategie, die geopolitische Strategie der USA bei dem Konflikt. Auf die EU-Länder hatten ein Telefongespräch zum Ausdruck gebracht, dass sie 5 Milliarden Dollar ausgegeben haben für einen Regimewechsel. Und die haben vor allen Dingen mit den Faschisten zusammengearbeitet. Immerhin sind noch 5 Minister in der heutigen Regierung mit einem rechten Job und das war bei der Partei angehörig. So, die geopolitische Strategie der USA war immer, bei der Doppel-Sowieso, aber jetzt auch, Russland einzukreisen. Und der deutsche Schinski hat ja in seinem Buch die einzige Weltmacht zum Ausdruck gebracht, und meine ist da ein Schlüssel. Also wer die Ukraine beherrscht, hat der deutsche Schinski gesagt, der beherrscht Eurasien. So, und der eigentliche Kriegstreiber ist für mich eigentlich die USA. Der Obama hat jetzt in seiner Rede in West Point wieder zum die Führungsrolle der USA angemahnt. Und die Wolfowitz-Doktrin besagt, dass nicht zuzulassen ist, also die USA nicht zuzulassen soll, dass eine Macht aufkommt, die eine gegenüber den USA eigenständige und selbstständige Politik betreibt. Und für mich ist es eigentlich schlimm, dass die ganze EU und USA herrlich, will ich sagen, reagiert. Und der Hintergrund ist auch noch, dass das aber die EU mal, da möchte ich mal ganz da mit dem zuhörig richtig Einspruch erheben, weil das war ein bisschen, es wurde ja schon mal angeklagt oder eingeklagt, dass ich bitte doch schön auch über die USA reden soll. Nur, ich habe aus folgendem Grund das bewusst nach hinten verschoben. Weil all, was ich bisher erzählt habe, da kann man von USA-Wirklichkeit nichts sagen. Was ich bisher erzählt habe, die USA, wird man sehen, kommen ganz anders ins Spiel. Nämlich erstmal nicht als Wirklichkeit jetzt von diesem Projekt, sondern als Grundlage des militärischen Absichers. Die EU und Deutschland kann nur so frech auftreten gegenüber Russland, weil sie den Big Brother über den Tümpel quasi im Rücken haben, weil sie NATO-Mitglied sind. Nur deswegen können sie, unsere deutschen Politiker, so auftreten. Also ich habe bewusst Amerika erstmal rausgelassen, ja. Und Amerika verdammt jetzt Wirklichkeit. Auch damit in dem Sinne wäre ihr Gedanke aufzulösen. Aber erstmal muss man feststellen, dieses EU-Assoziierungsabkommen hat nicht Amerika gestellt, sondern es hat aus ganz eigenen Kalkülen und eigenen Antrieben die EU selber gemacht. Aus ihren imperialistischen Gründen. Und jetzt komme ich zu, warum ich das so gemacht habe. Weil eben nicht immer ist es leicht, auf die USA zu schimpfen. Das ist ganz leicht. Ja, und ich will die USA nicht verteidigen, genauso wie ich nicht Russland verteidigen will. Aber ich will vor allem auch die EU auf Deutschland schimpfen. Nicht, weil es einfach will, sondern weil man muss klar sein, Deutschland, die EU, da kann man sagen, die geraten nur in ein Dilemma mit Amerika. Und das dreht sich um diese Hörigkeit. Weil sie dieselben Imperialisten sind, wie die USA. Sie sind dieselben Imperialisten. Und die sind diese Atlantikbrücke. Es gibt beim Spiegel Journalisten, die sich verpflichtet haben, keine Verbindung an der USA zu finden. Also, so ist es nicht, dass die USA kein Interesse haben, die möchte im Prinzip. Die EU in der Ukraine mit Russland in einen Krieg verbinden, um Russland zu schwächen und die EU zu schwächen. Das ist eine Strategie. Ja, erstmal geht es schon um Russland und das ist, was Sie sagen, mit EU schwächen, ist ein Gegenkrieg. Das würde ich gerne mal. Das suggeriert aber, dass ohne den Hintergrund, dass die NATO sozusagen gesagt, als Schutz dahinter stehen würde, die EU niemals so ein Angebot gemacht hätte. Das glaube ich nicht. Doch. Ich glaube, die sind jetzt aber schlecht. Wir müssen sich ja bloß Europa angucken. Im Prinzip, wir haben, wir stellen den Billigarbeitslosensektor hier exportieren als meistens in der EU. Wir haben fast alle Unternehmen in unserem Fittichen. Wir bestimmen eigentlich zentral in Europa jegliche Markt. Das heißt, wenn du sagst, Europa ist das Finanzzentrum, dann meinst du eigentlich mit Deutschland. Oder? So. Und ich meine, das muss. Das kann es jetzt mittlerweile unabhängig von der Nahrung pressen. Nein. Das musst du dir andersrum überlegen. All das, was du aufgezählt hast, ist eigentlich nur möglich. Ist dir nur möglich gewesen, ja, aufgrund dessen, dass Deutschland NATO-Mitglied war. Das stimmt zum Teil, ja. Aber. Letztendlich ist es aber das Interesse, zum Beispiel in anderen Staaten, zum Beispiel in Spanien oder in Italien, im Prinzip mit so einer Wirtschaftsfrau reinzumachen und im Prinzip so eine Mitte zu schaffen. Oder die anderen Länder, die auch in der NATO sind, in Europa. Ich meine, guckt sich Frankreich an oder sowas. Ich meine, was haben die noch zu entgegenzusetzen zu Deutschland, zu der Wirtschaftsmacht Deutschland? So, und das würde doch nicht passieren. Darf ich dich unterbrechen? Ja. Weil das, du musst auch diesen Punkt wieder anders denken. Du sagst, was hat Frankreich wirtschaftlich nicht? Ja? Aber Frankreich ist eine Atommacht. Ja, warum zählt das nichts? Du musst, verstehst du uns deinen Gedanken anders? Warum zählt das nichts? Ja, weil quasi es einen Oberscheriff gibt, der auch hinter Deutschland steht und auch sichert, dass die Atomwaffen Frankreichs Deutschland nicht zu beeindrucken braucht. Weil der eine viel größere Wahrheit hat, die USA in Deutschland die Atomwaffen modernisieren. Und kein Politiker darf das dagegen. Die Atomwaffen in Deutschland, jetzt eher nebenan. Deswegen wollte ich unterbrechen, auch dieses Argument. Ja, muss ich erst mal denken. Ja, ja, wirtschaftlich ist Deutschland, Frankreich wirklich total überlegen. Aber quasi, wenn es dann hart auf hart kommt zwischen Auseinandersetzungen, zwischen Staaten, da gibt es doch noch andere Mittel als ökonomische. Und da muss man sagen, na, Frankreich ist eine Militärmacht, also die Bundeswehr, gegen, ich weiß nicht, wie die französische Truppe heißt. Nicht mehr auf Dollarbasis abzugeben, dass sich die Feinde der USA nicht in ihren Niederlagen sind, dass sie eigentlich haben. Ja. Nee, das ist mit Russland nur, die die Bank in Petersburg 2006 gegründet haben. Das war ja mit Hussein und der Irak zurück, auch das und der ganze Schattenwald auch. Die waren alles Opfer der Aggression der USA. Ja, so muss man das sehen. Nein. Wollte ich letztendlich noch die Frage beantworten, von den. Von der Frau, die ist. Was haben Sie denn gemacht? Nee, jetzt mache ich mal wieder weiter. warum machen Sie das? Und da habe ich gesagt, und da bieten Sie jetzt auch wieder eine Antwort dafür mit dem Gasvorkommen. Und all das mag ein erwünschter Nebeneffekt sein. Nur eins muss man jetzt aufpassen. Man muss sich wirklich bis jetzt so die Frage stellen, ja, wenn die Ukraine ökonomisch so kaputt ist, was ist denn da eigentlich zugewinnen? Und da muss man sagen, da denkt die EU inzwischen oder auch schon seit längerem halt auch verdammt strategisch. Die denkt sich als Machtblock und sagt, wenn wir uns ein weiteres Land an der, und vor allem so ein großes Flächenland, eines der größten Länder in Europa. Wenn wir hier uns dieses große Land an der Grenze von Russland uns zuzuordnen, dann sind können wir wieder stärker gegenüber Russland auftreten und muss Russland sich gegenüber uns wieder ein bisschen mehr bescheiden. Das sind Macht, da geht es um eine Machtkonkurrenz. Und die ist nicht nur symbolisch, sondern das heißt dann auch was, dass quasi, gut, Russland hat jetzt dafür gesorgt, dass ein Flottenstützpunkt russisch bleibt. Ja? Aber dafür muss es erstmal sorgen, es war auch nicht symbolisch. Aber wenn die Krim unter europäischen Einfluss gefallen wäre, hieße das überkürzt oder nahe das Ende des russischen Flottenstützpunktes. Für Russland heißt es weiter, es gibt eine weitere unmittelbare große Grenze zu dem anderen großen Block, zu dem anderen großen Machtblock. Und umgekehrt, der ist bis auf ein paar hundert Kilometer wieder näher an die Hauptstadt herangerückt. Militärisch. Ja, und darum gibt es ja auch so was, obwohl die eine Regierung, die hatte ja schon den Vertrag gekündigt. Ja. Und das, der USA ging auch um die Krim und Sebastopol, denn das würde dann nicht so, dass Russland auch Mittelmeer ist. Nicht nur die Westfälle, die Mittelmeer wollte, sondern auch mal überreißen werden. Ja. Also ich fahre jetzt einfach fort, weil ich habe schon ein bisschen was zu erzählen. Ich muss ja einmal zu Amerika kommen, wo der mal angefangen ist. Ich war stehen geblieben. Das EU-Assoziierungsabkommen, Topic, diert zugleich russischem Einfluss, russische Beziehungen. Und deswegen, weil Janukowitsch der Meinung war, das Unterlaufen russischer Beziehungen könne er sich nicht leisten und kann dann, bitteschön, das war Janukowitsch Angebot, nicht gleich mit Russland verhandeln, kann man mit Russland an einen Tisch setzen, was die EU abgelehnt hat, gesagt, Russland hat hier nichts zu melden, die haben kein Vetorecht, war die Ausdrucksweise. Also ist auch das EU-Assoziierungsabkommen darauf gerichtet, Russland als Macht aus der Ukraine ökonomisch und politisch auszumischen. Und das wollte Janukowitsch nicht haben. Deswegen hat er Nachverhandlungen gefordert. Die Antwort der EU, wenn du Nachverhandlungen forderst, wenn du sagst, Russland muss auch berücksichtigt werden, dann bist du für uns nicht mehr dran. Dann bist du für uns nicht mehr legitim. Ja, und dann hast du den Machtkampf in der Ukraine erst richtig angefeuert. Ja, wie? Indem halt der deutsche Außenminister auf den Maidan gegangen ist und gesagt hat, ey Leute, wir stehen hinter euch. Ihr müsst euch klar machen, da waren Leute, die haben Regierungsgebäude besetzt. Ich verurteile das nicht an sich. Nur überlege ich mal, was bei uns los wäre, wenn die Berliner Autonomen das Parlament übernehmen täten und Reichstag. Was wäre denn da los? Was da für ein Bullenaufgebot wäre, was da passiert täte? Das würde sich kein Staat der Welt bieten lassen. Die EU sagt, Regierung muss friedlich sein. Ja, keine Gewalt. Ja, das heißt, Janukowitsch kann nicht die Mittel anwenden, die man jeder Staat anwendet, wenn er im Aufruhr, nicht, wie gesagt, dass ich das begrüße, aber das macht jeder Staat, wenn er im Aufruhr zu tun hat. Gut, also die fahren da hin. Die EU, ich bin immer noch bei der EU, präsentiert dann auch gleich eigene Leute, den Boxer, den in der Ukraine niemand groß gekannt hat. Unterstützt ihn finanziell, materiell und diplomatisch. Und jetzt steht da alles auf dem Kopf. Jetzt bezieht man sich nicht mehr auf den regierenden Willen als Adresse, um ihn mit Verweis auf seine Abhängigkeit, du glaubst doch bitte, auf sich hin zu orientieren. Sondern man macht sich dran, einen passenden Willen in der Ukraine unter Benutzung der Widerstände im Land herzustellen und hat da gleich die passenden Führungsfiguren gehabt. Und da ist dann nichts mehr friedlich, sondern direkter Einfluss und Lenkung des Machtkampfes. Dafür werden dann die passenden Volksmassen mobilisiert und instrumentalisiert. Und dafür haben dann auch jüngst die Wahlen stattgefunden. Um unseren Mann in Kiew und mit ihm die Ausrichtung der Ukraine auf uns als einzig legitimen Willen des Volkes zu inszenieren. Dass da im Land Bürgerkrieg herrscht und ganze Regionen was anderes wollen, das ist kein Einwand gegen die Wahl, sondern ein durch sie erteilter Auftrag, diesen abweichenden Willen gewaltsam zu erledigen. Ich fand das ganz lustig, also das nur nebenbei. Im selben Anzug ist in der Fernsehen über die Wahl in der Ukraine und in Syrien passiert, berichtet worden. In Syrien hieß es, schau mal, wie undemokratisch der Assad ist, weil er Feind und Schüsse. Und dann hat sich der Kommentator zu dem Wahnsinn verschrieben, solange ein Schussfeld kann nicht gewählt werden. Und in der Ukraine war natürlich alles noch in Ordnung und da waren böse Störenspiele am Werk, wo die Regierung es nicht gescheit geschafft hat, die fertig zu machen und damit quasi aufrechten Bürger, die doch in der Ostukraine leben, ihren Willen begründen dürfen. Also man fällt sich manchmal Parteilichkeit hin und her, dass den Journalisten das nicht auffällt, dass sie im selben, also zwei Berichte nacheinander, also wenn man mal die Maßstäbe ernst nimmt, total gegensätzliches Behaupten. In der Ukraine standen die Schwierigkeiten und dass da Bürgerkrieg ist dafür, mit denen Leuten muss man ordentlich fertig werden. In Syrien stand dafür, das sieht man doch mal, was für ein Verbrecher Assad ist und dass sich der dann auch noch mehr ist. Das sieht man doch, das Oberzynische. Also. Soweit zu den Wahlen. Mit der Anfeuerung des Machtkampfs ist auch endgültig klar, auf was, gegen wen sich das ganze Programm richtet. Das ist nämlich erstmal negativ bestimmt. Jetzt kommen ihre Faschisten-Typen. Ausdrücklich sind alle Kräfte recht, damals bei den Maidan. Jetzt, bei dem es darum geht, irgendwelche ostukrainischen Bürger wären oder seien sie von mir aus auch russische Freischalter fertig zu machen. Das sind alle Kräfte recht, die nur eins eint, ihre Gegnerschaft gegen Russland. Da war dann der Aufruhr aufgehetzter Massen, den sich keine westliche Demokratie bieten lassen erwünscht. Faschisten waren da erstmal genauso recht, wenn es uns abservieren, der für die nicht in die Führung geht. Und eben für den Kampf gegen die als russischen Agenten denunzierten Bürger in der Ostukraine. Und da werden dann auch ehemals wegen Korruption verschiedene Oligarchen zu Bundesgenossen und in die neue Macht eingebaut, weil man sie mit ihren Berechnungen im Osten braucht. Weil dort eben die passende Westausrichtung eben noch nicht ordentlich verankert ist. Alles ist recht, mit der ausdrücklichen Begründung, dass es darum geht, Russland muss raus. Der antirussische Nationalismus, egal welcher Spielart, ist der Garant dafür, dass auf jeden Fall mal die negative Richtung abstimmt. Also, fassen wir zusammen. Der erste Schritt war also die weitestmögliche Eliminierung der in die staatlichen Interessen und Kalkulation eingebauten Perspektive einer Abhängigkeit von also einer Berücksichtigung russischer Interessen. Egal, wie sehr die im Land, im Volk etabliert und verankert war. Hinterher heißt es, und der zweite Schritt war das Schüren eben des antirussischen Nationalismus. Und hinterher heißt es, man muss wieder für echte demokratische Verhältnisse sorgen. Faschisten ausroden, sprich falsche Eigenständigkeit unterbinden. Und für einen Nationalismus sorgen, der verlässlich auf die EU hinorientiert ist. Und all das ist kein Widerspruch zu dem Programm Demokratie, sondern Beweis, dass es erst um Brechung, Beseitigung der störenden Macht und Ausmischung der konkurrierenden Großmacht dient. Wenn eben die EU im Namen der Demokratie die Ukraine transformiert und irgendwelche Kräfte umschließt. Also, die ganze imperialistische Tragweite des Programms ist offen auf dem Tisch. Von Anfang an geht es darum, Russland die Macht zur Mitbestimmung über die Ukraine, die in der fest verankert ist, genommen zu nehmen. Da geht es nicht um einen inneren Streit in der Ukraine, auf den sich die EU und die USA unterstützend beziehen. Da ist Russlands Mitzuständigkeit als Macht gemeint. Und das jetzt bei einem Land, bei dem verlässliche Beziehungen zu und Bindungen an Russland für Moskau elementar sind. Nicht nur ökonomisch, sondern umfassend und strategisch. Das meldet Russland nicht erst jetzt an, sondern hat es ja auch laufend angemeldet. Hier sind elementare russische Interessen etabliert. Putin macht in seinem Reden diese Dimension klar, die von der EU im Vorhinein immer heruntergeschrieben wurde. Das ist halt gegen Russland gut. Russland sieht sich in seinem Einflussbereich bedroht. Die Ukraine ist für Russland als Macht elementar von strategischer Bedeutung für seine Behauptung als Macht. Als Macht mit Einfluss in Europa. So die russische Perspektive. Und Sicherheitsinteressen gegen wen eigentlich? Ja, gegen genau diejenigen, die jetzt die Ukraine übernehmen. Also gegen die EU und die NATO. Und daran wird hierzulande jetzt auch von wahren Stimmen erinnert. Man hätte das doch mehr berücksichtigen müssen. Vorsichtiger sein müssen. Damit Russland sich nicht so bedroht sehen muss, wenn wir uns nach Osten ausweiten. Also das ist auch ein schönes psychisches Bedenken. Und selber ist es nochmal ein schönes Eingeständnis, was es mit der friedlichen Eroberung auf sich hat. Friedlich war und ist dieses Osterweiterungsprogramm der EU, weil und solange Russland sich trotz aller Betroffenheit als Macht, trotz aller Bedrohung, die es in der Erweiterung sieht, trotz aller Beschwerden an die Adresse der USA, aber auch an die EU, sich irgendwie damit abgefunden hat. Seine Zurückdrängung als Macht, sogar das immer weitere Ausgreifen der NATO hingenommen hat, Berechnungen daran geknüpft hat, sich dann doch als respektierte Macht einzubringen. Und es ist ja auch passiert, dass Russland berücksichtigt wurde, aber eben anders als von Russland erhofft. Sachlich überhaupt nicht. Diplomatisch ist mit Russland immer gesprochen. Und so ist die EU mit ihrem Osterweiterungsprogramm die NATO unter Führung der USA in die Länder Osteuropas eingezogen. Und daneben und gleichzeitig wurde Russland diplomatisch eingezogen. Die Einbindung Russlands, seine Anerkennung, gab es immer nur so weit und dafür, dass es genau diese Zurückdrängung als Macht hinnimmt. Die EU hat daneben ihre Osterweiterung betrieben, wie wenn das überhaupt keine Machtfrage ist. Insgesamt Deutschland hat ökonomische Beziehungen zu Russland gepflegt, bis hin zu so etwas wie strategische Bündnispartnerschaften in Sachen Energie, bis hin zu so etwas wie strategische Bündnispartnerschaften zu Russland. Man denke an den Irak und den Schröder. gepflegt hat es das mit Russland und gleichzeitig die ausreichende Bedingungen. Wie wenn es für Russland selbstverständlich hinzunehmen wäre. Und zugleich ist immer gesagt worden, ey, macht euch keine Sorgen, Russen, die NATO, die richtet sich doch gar nicht gegen euch. Ihr dürft doch sogar kooperieren, es gibt einen NATO-Russland-Rat. So, in dieser Form wurde das getrennt, verhandelt, was zusammengehört. Nämlich die Ausdehnung des eigenen Machtbereichs auf Kosten russischer Macht und die damit aufgeworfene Machtfrage. Friedlich, und das habe ich vorhin schon mal erwähnt, war dieses Programm zweites, weil es sich auf die Gewaltgarantie des westlichen Militärbündnisses und seine Abschreckungsmacht gestützt hat. Es hat sich auch die NATO, die amerikanische Abschreckungsmacht, als unausgesprochene Absicherung der EU-Ausweitung verlassen, ohne die von sich aus laufend ins Spiel zu bringen. Das alles auf der Grundlage, dass Deutschland und Europa für sich zu so einer machtvollen Absicherung dieses Ausweitungsprogramms nicht fähig sind. Deutschland hat mit seinen Beziehungen zu Russland gleichzeitig sogar eine gewisse Selbstständigkeit zur amerikanischen Führungsmacht angestrebt. Und zugleich hat es mit dessen Führungsmacht gerechnet und sich darauf verlassen, wenn Europa nach Osten ausgreift. Also, dass die Russen sagen, okay, wir wollen doch gedeihliche Beziehungen mit ihnen haben, das lebt halt nun mal davon. Und sich alles gefallen lassen, das lebt davon. Das ist doch gerade das Gegenüber, ein Repräsentant dieser Militärmacht war, wo der ganze Beschluss zum Systemwandel damals von der Sowjetunion, der Beschluss war, dieser Feindschaft ledig zu werden, davon wegzukommen. Und wenn man so wirtschaftet wie die, dann gibt es auch wohl keinen Grund zur Feindschaft. Deswegen konnte sich die EU überhaupt so schlecht aufstellen, auf Basis dieser Grundlage. Und zugleich hat die EU ein doppeltes Spiel getrieben, vor allem mit Deutschland. Einerseits sich auf die amerikanische Abschreckungsmacht total verlassen und andererseits teilweise mit Russland Beziehungen eingegangen, die sie ein Stück weit unabhängig macht von der amerikanischen Führungsmacht. Vor allem in Energiefragen. Das ist nicht ein Bereich, Sie haben vorhin schon den Nahen Osten und sowas erwähnt, ist nicht ein Bereich, wo Amerika seine Finger hat, sondern da hat Russland seine Finger drauf. Und zweitens, das Anstreben von einer multipolaren Weltordnung, wie es halt der Schröder damals andeutungsweise formuliert hat. Insofern machen die Europäer mit der USA mit ihrem Anschlussprogramm der Ukraine was Neues auf. Sie gehen nämlich, gerade weil dieses Land nicht von vornherein alternativlos auf die EU ausgerichtet ist, sondern auch auf Russland. Deswegen gehen sie offensiv über russische Interessen hinweg und beanspruchen ihre Zuständigkeit statt der russischen. Sie formulieren offen den Anspruch. Russland gibt zu, ihr habt in der Ukraine nichts zu melden. Und das ist quasi ein No-No in der europäischen Politik. Nicht, dass sie quasi die Schwächung Russlands durch Anschluss von irgendwelchen Ostländern betreiben, aber dass sie das so betreiben, dass sie offen sagen, und das heißt, Russland, wir mischen euch aus. Ihr habt da nichts zu melden. Das ist das Norm. Jetzt ein kurzes Wort zu Russland und dann noch ein paar kurze Worte zu Amerika. Russland hat sich das nicht gefallen lassen. Das ist seine Ausrüstung. Und hat seine Ansprüche angemeldet und verteilt, so wie das Meshnet machen. Wie gesagt, das ist nicht Glückwunsch, so sollst du es machen, sondern nein, so machen das Meshnet in der Welt. Nämlich, wie machen sie es mit Macht? Russland hat den Westen praktisch klargemacht, dass es sich aus der Ukraine nicht auslöschen lässt. Wie? Naja, indem es einfach seine Truppen auf die Krim geschickt hat, ein Referendum organisiert hat und sagt, so, das ist nicht meins. Ja, und es kommt es doch. Ja, jetzt ist es ein Bestandteil russischer Macht. Und zweitens, selbstverständlich, indem sie die Leute in der Ostukraine unterstützt. Sie hat es ja auch zu ihrem Schutzobjekt erklärt. Eigentlich russische Bürger. Also, der Putin zieht den Westen eine Machtgrenze. Sagt, da könnt ihr nicht vorbei. Und sagt, das müsst ihr mir anerkennen. Das war wichtiger. Ich glaube nicht. Gut. Und Putin stellt die Ukraine ausdrücklich in den prinzipiellen Zusammenhang, den die EU immer erläutert. Aber im Verein und arbeitsteilig und Konkurrenz zu den USA betreibt. Mit Kriegen, Jugoslawien, Libyen, Syrien, wurden russlandfreundliche Regimes zerschlagen und damit russischer Einfluss in der Welt gewaltsam erledigt. Und zugleich wird Russland von der EU und in deren Gefolge unmittelbar von der NATO zurückgetrennt. Stückweise als weltpolitisches Mitsubjekt entmachtet und sogar eingekreist. Müsst ihr euch denken, nur mal eure Landkarte vorstellen, wo die NATO inzwischen alles steht. Afghanistan, jetzt fast ganz Osteuropa, mit irgendwelchen Ländern, Usbekistan und Kirgisien laufen und mit Verhandlungen über Stationierung. An der Ukraine macht Russland nun eine Machtdemonstration. Sie nimmt die Krim in den Handstreich und fordert darauf, dass das die anderen anerkennen sollen. Und auf Grundlage dessen, dass Russland sehr wohl eine respektable Macht ist, die in der Ukraine Mitspracherechte hat, mit Russland verkehren soll. Und so besteht der Russland selber darauf, dass der Westen die Trennung zwischen formeller Anerkennung, diplomatischem Respekt und Einbau in die Weltdiplomatie und Fortschreit der Entmachtung aufgeben soll. Russland soll als endlich, also vom Standpunkt der Russen, als mitwirkende Macht ernst genommen werden, als solche respektiert werden. Das ist seine Antwort auf die fortschreitende russische Aufmischung, stückweise Entmachtung. Ich versuche jetzt mal schnell noch die USA und dann das deutsche Dilemma kurz zu sagen, dann können wir, wenn ihr noch Geduld habt, noch ein bisschen diskutieren. Und diese Trennung wird tatsächlich aufgegeben, aber anders als Russland das macht. Also diese Trennung von Entmachtung und von mehr Respekt. Denn die USA machen an dem, dass Russland seinen Anspruch, ey, ich bin doch hier auch eine potente Macht, die auf der Welt was zu sagen hat und gefälligst auch in der Ukraine mitzugeben hat. Die USA nehmen das als Angriff auf ihre Weltordnung zu machen. Wer in der Welt was mitzureden hat, welche Regeln in der Welt gelten, Das ist nicht Sache, was andere Nationen mit ihrer Macht setzen und wir uns danach richten, sondern das setzen wir. Und nehmen das russische, den russischen Machtbeweis als Angriff auf ihre Weltordnung. Die Sprachregelung heißt jetzt, Russland muss, und vor allem Putin, muss nur die Staaten gewiesen werden. Und das ist eine ganz fertige Definition der Rolle Russlands. Wenn die auf Machtanerkennung besteht, wenn Russland auf Machtanerkennung besteht, dann bricht Russland die Gepflogenheit der Welt. Warum? Dann muss Russland bekämpft werden. Und seitdem heißt es, Krim-Krise, Russland bedroht den Osten der Ukraine und ganz Osteuropa. Und damit ist ein neues imperialistisches Programm auf der Tagesordnung. Die Anerkennung, den Respekt vor seinem Machtbeweis, kriegt Putin nicht. Jetzt wird beides, was der Westen unter Führung der USA bisher getrennt hat, stückweise Entmachtung bei formeller Einbindung aufgekündigt. Und zwar gleich auf der allerobersten Ebene. Russland wird nicht mehr bloß an Fällen ausgemischt, wie Ukraine, Syrien und so weiter. Sondern Russland selber wird jetzt unmittelbar zum Objekt von Feindschaft. Russlands Reaktion, seine Aufkündigung der Appeasement-Politik, wird nicht hingenommen, sondern bestraft. Eine Kombination aus Ausschluss aus der Weltdiplomatie und umfassender Schädigung an allen Fronten ist die Folge. So macht die USA praktisch auf ganz neue Stufenleiter war, was bisher immer geläutet wurde. Russlands Anerkennung diente und war geknüpft an seiner Hinnahme der Osterweichung, seiner Zurückdrängung, des NATO-Ausgleichens, also an seiner Hinnahme seiner stückweisen Macht. Mit anderen Worten, wir erkennen euch bloß an, wenn ihr euch immer kleiner machen lässt. Wenn Russland auf materielle Berücksichtigung seiner Weltmachtrolle besteht, dann wird alles aufgekündigt, was bisher vom Westen her der Umgang mit Russland war. Erstens sein Recht auf Weltpolitik beschritten. Russland wird aus der G8 rausgeschmissen, das heißt in der G7. Und alle Formalitäten der Anerkennung, die förmliche Beteiligung nach NATO-Russland-Rat und so weiter, alles erledigt. Russland wird geächtet, wie zum Paar. Zweitens, die Entmachtung wird als offenes Programm gegen Russland betrieben. Alles unter dem neuen Feindbild. Die Russen bedrohen Osteuropa und brechen alle Gepflogenheiten, die halten sich nichts. Die USA betonen, das kostet den Russen einen Preis, der gar nicht teuer genug ausfallen kann. Und machen den Übergang zur umfassenden Schädigung russischer Macht und ihrer Grundlage. Wie machen Sie das? An der Ukraine selber. Die Anbindung der Westukraine wird beschleunigt. War vorhin mal die Rede davon von 5 Milliarden oder so. Jetzt ist plötzlich fließt Geld. Ja? Für quasi ist die Leute mit der Heizung kein Geld übrig. Dafür für Russland natürlich fließt Geld. Die Ukraine bekommt Hilfe und Unterstützung, die der Absicherung gegen russische Ansprüche und Ansprüche dienen. Militärisch, um die Ukraine zum festen Angriffsschutzstand zu machen und die Ostukraine, Bevölkerung hin oder her, fest an sich zu bringen. Gleichzeitig immer neue Drohungen gegen Russland, sich nicht an der Ostukraine zu vergreifen. Und das alles auf der Grundlage, dass die Ukraine selber keine Macht ist, und schon gar keine konsolidierte Staatsmacht mehr ist. So nimmt man die Ukraine unter sein Kommando die Ukraine soll endgültig für Russland verloren sein. Zweitens, nicht nur die Ukraine, sondern ganz Osteuropa wird zur Anlehnung zur sicheren Schutzzone erklärt. US-Schutzgarantien für die ganzen Oststaaten werden gegeben. Und damit ist auch der Schein weg, die NATO sei verträglich mit russischer Mitwirkung. Würde sich nicht gegen Russland richten. Die NATO wird tätig als das, was bisher immer formell geläutet wurde, als antirussisches Kriegsbündnis. Das heißt, Erweiterung unmittelbar an Russland angrenzenden Raum sichert. Drittens, gegen Russland selber. Die USA setzen ihre ökonomische und politische Vormacht ein, um Russland materiell nachhaltig zu schädigen. Die USA veranstalten eine Machtdemonstration gegen Russland auf einer ganz anderen Stufenweise und sorgen für europäische Beteiligung daran. Sanktionen müssen gefragt. Was heißt das eigentlich? Handeln und Wandel werden als Abhängigkeiten, mit denen man die andere Seite schädigen und ruinieren kann, ins Auge gefasst. Es wird also ein adversisches Szenario prospektiert und stufenweise in Gang gesetzt. Weg vom berechnenden Umgang miteinander, den wechselseitigen ökonomischen und politischen Beziehungen, die den nationalen Verantwortung dienen. Hin zu einer Umkehrung der Wirtschaftsverkehr als Drohung und Waffe gegen den anderen. Russland soll von Finanzmitteln abgeschnitten werden. Mittel sind einerseits dafür die internationalen Finanzmärkte, die USA mit ihren Sanktionsmaßnahmen und Feindansagen beeindruckt. Die spekulieren einfach den russischen Rubel runter und tun die Zinsen für russische Staatsanleihen rücksetzen. Zudem, als weiteres, wie die Finanzmittel abgegraben werden sollen, die Energiegeschäfte. In Europa entdeckt die USA, dass da eine unerträgliche Energieabhängigkeit von Russland entdeckt, dass man davon loskommen muss. Was heißt das? Naja, Geschäfte, dann jetzt unter der Perspektive. Ja, wenn ihr Energieträger kauft in Russland, dann nützt ihr den Feind, weil ihr ihn mit Mitteln ausstattet, besichtigt. Und zweitens gebt ihr den Feinden eine Waffe in der Hand, mit der er euch erpressen kann. Besichtigt und den Europäern wird empfohlen, weg von russischem Gas und Öl hin zu Methoden, zum Beispiel eben Fracking, wie es die USA betreiben. Ein Nebeneffekt ist, man macht sich damit ein Stück weit mehr Abhängigkeit von den USA. Also, die USA nötigen Europa, bei seiner Feindschaft gegen Russland mitzumachen. Seine ökonomischen Beziehungen, Deutschland vor allem ist da gefragt, für dieses Programm einzusetzen. Sie rechnen schon mal aus, den Russen kostet ihr Anspruch 400 Milliarden. Und Kommentatoren stellen mit Bewunderung fest, der Finanzkrieg ist heutzutage eine echte Waffe. Er setzt militärische Gewalt und zwingt einen ganzen Staat in die Knie. Da zeigt sich, wozu Handel und Wandel Weltmarkt und nationales Geschäft gut sind. Hier geht Macht vor Nutzen weg. Eine Schädigung des ganzen Weltgeschäfts wird ins Auge gefasst. Aber das lohnt sich unter dem Gesichtspunkt Russland bestrafen durch möglichst weitgehende Schäden. So die Kalkulation der USA. Damit, und das ist der letzte Punkt, ist zugleich eine neue innerwestliche Konkurrenz eröffnet. Die USA werden in diesem Konflikt als unbestrittene westliche Vormacht tätig, die letztlich allein fähig ist, Russland zu beeindrucken. Letztlich können es nur die USA. Die USA, wo man laufend mehr hatte, praktizieren sie und bringen die NATO neu in Stellung in Russland. Und fordern damit zugleich und vor allem die europäische Führungsmacht Deutschland heraus. Die soll sich nämlich und ihre Beziehungen, Beziehungen zu Russland unter die US-Strategie einbringen. Deutschland hat den wichtigsten Hebel und soll ihn einsetzen, auch wenn es dabei selber den größten Schaden hat. Die westliche Führungsmacht dringt auf entschiedene Instrumentalisierung der von Deutschland und Europa geschaffenen Abhängigkeit Russlands für diese Machtauseinandersetzung. Und damit ist die europäische Führungsmacht Deutschland vor die Entscheidungsfrage gestellt. Wie weit es dasselbe für Russland sich dazu nötigen lässt und genötigt sieht. Denn mit der Forderung der USA und dem ordnet euch mal unsere Feindschaftserklärung gegen Russland unter, steht nämlich der deutsche Weg als europäische Führungsmacht auf dem Spiel. Je mehr die Weltlage auf eine unmittelbare Konfrontation der bedeutenden Militärmächte hinausläuft und Russland von den USA als Herausforderung seiner Weltmacht behandelt wird, sieht sich Deutschland mit den Grenzen seines Erfolgsweges als europäische Führungsmacht konfrontiert, nämlich mit der Weltmacht der USA nach Rücken als Europa aufzugreifen, sich den Osten einzugemeinden und dabei mit seinen Beziehungen als potente Kapitalmacht Europas zu Russland zugleich eigenständige Machtbeziehungen und damit ein Stück Freiheit von Amerika zu gewinnen. Also die Kalkulation Deutschlands ist schon mit der NATO. Aber die soll im Rücken sein, nicht als das, was jetzt gefordert ist in einer Machtauseinandersetzung, weil da ist klar, da hat Deutschland machtmäßig nichts zu bieten. Da muss sich Deutschland den Amerikanern unterordnen, weil die die Führungsmacht in diesem Militärbündnis sind. Aber für die amerikanische Führungsmacht hat man sehr wohl was übrig, wenn es darum geht, quasi mit anderen Staaten ins Benehmen zu kommen, sie sich dem eigenen Einfluss unterzuordnen und dabei Russland auszumischen und zugleich als alternatives Angebot gegenüber Amerika aufzutreten, mit dem man noch gute Beziehungen machen kann und damit auch selber als Russland vorwärts kommt. Das deutsche Dilemma ist also, wie werden wir damit fertig? Ohne Russland etwas nachzugeben und ohne uns zugleich der US-Politik ganz unterzuordnen, was beides die deutsche Führungsmacht bestellt. Muss man auch klar sein, ja, um quasi zu sagen, nein, nicht Russland hat sich was rausgenommen. Na, das ist für Deutschland auch nicht drin. Weil es sagt doch, Russland hat sich was rausgenommen, weil es hat die Ukraine nichts verloren. Das ist doch unser. Also an dem Standpunkt, auf dem Standpunkt hält es doch Deutschland fest. Insofern wäre es quasi das Anerkennen dessen. Ja, wir geben es zu, wir haben die Macht gar nicht. Ja, Russland, wir müssen uns auch an russischer Macht ausrichten. Wer zugleich wiederum das Verbauen des bisherigen Erfolgsweges. Also, Deutschland hat das Dilemma, also dass beides, das Nachgeben und die Unterordnung, den seinen Weg als europäische Führungsmacht beschädigt. Deutschland hat die Hauptlast zu tragen. Und es ist nicht bloß eine ökonomische Schadensfrage, sondern die USA verlangen, dass Deutschland sich zum Instrument einer unmittelbaren Schädigung Russlands macht. setzt eure Beziehungen nicht ein, wie ihr sie braucht, ist die Anzeige von den USA, sondern wie wir sie brauchen. Scheiß Bedarf gegen das, was ihr euch davon verspricht. Und welche Schäden ihr davon trägt. Und jetzt geht es nicht mehr im alten Sinn friedlich zu. Dass die Abschreckungsmacht der NATO quasi automatisch Deutschland, den europäischen Raum, öffnet und sichert. Deutschland leidet daran, dass je mehr es zur unmittelbaren Konfrontation, also zur offenen Gewaltfrage wird, die Rolle der bestimmten Macht dieses Kampfs um Osterweiterung von NATO, Europa und USA, dass es den zu verlieren droht. Und damit auch die Führungsmacht innerhalb Europas. Deutschland blickt daher in der Konfrontation, ohne in der Sache etwas nachzugeben, um einen Weg, Russland zur Hinnahme seines Machtverlustes und zur Zurücknahme seines Netz zu bewegen. Wo die USA den diplomatischen Verkehr unterbinden, ist Deutschlands Sonderdiplomatie mit Russland erstmal erledigt. Deswegen versucht es, die diplomatischen Fäden nicht abreißen zu lassen, ohne in der Sache gegenüber Russland etwas nachzugeben. Und deswegen gibt es die eigentümliche Mischung. Deutschland demonstriert auf der einen Seite eine Gemeinsamkeit mit den USA gegen Russlands Übergriff. Zugleich betont es, im Unterschied zu den USA, dass es zu den feindseligen Übergängen wirklich nur aus Verlegenheit greift, weil Russlands Gehalt steigt. Und zugleich versucht es, amerikanische Übergänge und Sanktionen zu bremsen. Also dieses Dreifach. Und daher kommt der Schein von Deutschland, der im Unterschied, vorhin noch mal das Stichwort, was ich am Anfang kritisiert habe, die USA sind noch die einen Kriegsteile. Quasi Deutschland, der das Friedliche, das Einvernehmliche, Diplomatische und der Steinmeier, da tun immer nur alle Seiten, tun immer nur den Steinmeier seine Offensiven torpedieren. Und Amerika wäre der Scheißhüter, der Brachial. Ja, weil Deutschland darauf setzt, eben, es will nicht die Feindschaftserklärung zu Russland. Es will weiter Beziehungen zu Russland haben. Es möchte in seinen Augen nur, was für Russland eben nicht hinnehmbar ist, aber in deutschen Augen ein Nur. Gebt doch nur zu, dass wir in der Ukraine nichts zu melden haben, dann können wir immer. Das ist das, was Deutschland will. Und wegen dieses Dilemmas, jetzt kommt wieder ziemlich am Schluss, gibt es auch eine heftige nationale Diskussion um den richtigen Weg. Wie weit gehen wir mit unserer Feinddiplomatie? Wie weit müssen wir gehen? Was geht daran vorbehalten? Diplomatische Bemühungen um Russland, ohne von der Sache Abstriche zu machen. Und die Befürchtung, werden wir nicht zum Objekt amerikanisch-russischer Eskalation? Wird da denn auf unsere Kosten Eskalation ausgetragen? Kurz, Deutschland leidet als ökonomische Vormacht Europas nicht auch Vormacht Europas zu sein. Deutschland sieht sich so betroffen von den Konsequenzen einer Machtauseinandersetzung, die es selber federführend produziert hat. Andersrum. Da zeigt sich, dass Deutschlands ökonomische Zugriffs- und politische Zuordnungsansprüche, die deutsch-europäischen Ansprüche auf Ein- und Unterordnung von Staaten, der Angriff auf russischen Einfluss und Machtbeziehungen, also auf russische Weltmachtpositionen und Ambitionen, über das hinausgehen, was die deutsche und europäische Macht selber zu sichern, zu schützen vermag. Das sind die eigentlichen Sorgen, die mit der Frage, wie schützen und fördern wir das ukrainische Volk, wie gehen wir mit den Völkerrechtsverstößen Russlands um, so verlogen, wie es sich gehört, aufs Tapet kommt. Das war's. beschäftigen, falls jemand Interesse hat, also hier aus Jena, schreibt meine E-Mail-Adresse, welches Feld los muss, einfach an den Tisch überlassen. Und dann könnt ihr ja mir schreiben und dann sage ich euch. Dann ist euch klar geworden, warum ich die Reihenfolge gewählt habe. Ihr müsst es ja nicht unbedingt teilen, ja? aber es ist euch klar geworden, warum ich nicht immer gleich von Amerika reden wollte. Weil das auch nicht das ich schaue jetzt nur an, weil da nee, nee, nee, nee, nee, nee. Also, wir diskutieren ja sehr häufig. Also, das ist ja auch nicht schon bewusst, dass Deutschland echt Federführung ist. Halt auch als, sag ich mal, wichtiger NATO-Partner oder sowas. Das ist schon klar. Bloß die Frage ist, ich meine, alle europäischen Vereinigungen, die es so gibt, egal ob es die NATO oder was es denn geht, oder was es ist, keine Ahnung, die NATO als Ding sind ja im Prinzip Federführung oder in den USA. Und von daher kann man da auch von der souveränen Meinung oder von der eigenständigen Meinung Deutschlands sprechen, wenn eh jegliche Politik dirigiert ist. Und das war eigentlich bloß der Hintergrund. So, also ich meine, wenn wir von Deutschland sprechen, sprechen wir immer zum Teil halt auch von den USA. So, ohne dass wir jetzt tatsächlich. Ja, also ich meine, das sind ja nicht anders als der Lindenstaat und Souveränität haben wir ja auch nicht. Das ist ja bekannt. Und letzten Endes kann man das ja. Ja. Das ist schon absolut. Ja, aber du hast es genau umgedreht aufgefasst, wie ich das beabsichtigt hatte. Du hast es. Nee, ich habe das schon. Lass mich mal. Ja. Du hast es so aufgefasst, und er braucht ja am Anfang gar nicht von den USA zu reden, weil es kommt ja eh raus, dass Europa und Deutschland ein Anhängsel der USA sind. So hast du das aufgefasst. Nein, ich wollte gerade umgedreht, ja auch wenn quasi Amerika die überlegene Macht auf der Welt ist. Deutschland und Europa betreiben selber einen eigenständigen Imperialismus, ordnen sich selber eigenständig andere Regionen unter. Und das Ganze ohne, dass die Großen als Militärmacht auftreten müssen. Da benutzen sie, da schmarotzen sie, um das mal anders auszudrücken, da schmarotzen sie von der amerikanischen Überlegenheit, von ihrer Militärbündnispartnerschaft. Und benutzen gleichzeitig dieses Schmarotzerverhältnis, also jetzt wollen wir mal moralisch wird, in einer sehr verwerflichen Weise, weil er gerade sich als Parasit von einem Wirt aufführt und gleich versucht mit dem, was man damit betreibt, ihm ein Stück weit Konkurrenz zu machen, sich selber als Machtblock aufzustellen. Also ich habe es gerade umgekehrt gemeint, man muss ernst nehmen, Europa und Deutschland, das sind nicht einfach Anhängsel von irgendjemandem, sondern das sind selber eigenständige imperialistische Mächte. Und die große Katastrophe für Deutschland bis jetzt, dass mit dem Übergang, den die Amerikaner jetzt machen, dieser eigenständige Imperialismus an sein Ende zu gehen droht. Das ist das wirkliche Dilemma Deutschlands. Wir haben auf jeden Fall an. Was meinst du, was jetzt ein Ausgang wäre in der Ukraine? Eine Spaltung? Bitte? Was denkst du, was jetzt für ein möglicher Ausgang in der Ukraine zu erwarten ist? Also, ich meine, das Szenario bringt ja auf jeden Fall nach einem neuen Weltkrieg. Also, wenn man das jetzt mal versteht, den großen Mächten gegenüber, es wird viel Militärmacht oder viel Militär, ist gerade im Gespräch. Ist der größte Konflikt, den es sicherlich seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Ja. Oder seit dem letzten Weltkrieg. Ich kann dir nicht sagen, wie das weitergeht. Gut, dann wahrscheinlich keiner. Die, aber du hast natürlich recht, die Interessen, die da aufeinander greifen, die Ansprüche, die da aufeinander greifen, sind natürlich welche. Wie gesagt, der Übergang zu Freiheit ist ja schon gemacht worden, die Welt kriegsträchtig sind. Ja, wenn man das mal so ausdrücken. Ja. Aber ich weiß es nicht, ob Russland reinhängt und sagt, wir können uns das nicht leisten. Oder sagt, dass Russland sagt, Abhängigkeit hin und her, ich verzichte auf westliches Kapital. Ich versuche Kooperationen mit China. Gibt es ja auch was schon in die Richtung, aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die Eurasische Union. Die Eurasische Union, die Verbindung zwischen Russland, Kasachstan und Weißrussland, ja. Ja, das ist. Ach, da fehlen mir noch, das wollte ich vorhin sagen. Aber ich mache es das fertig. Okay. Zeitungsartikel. Also ich weiß nicht, wie das weitergeht. Oder ob die USA sagen, sie wollen sich die Aufkündigung dieses großen Stücks des Weltmarkts, was sie ja jetzt betreiben, nicht auf Dauer leisten. Zurzeit sind sie auf dem Standpunkt, doch, das muss sein. Da wird ja ein ganzes Stück vom Weltmarkt gesagt, ein ganz großes Batzen des Energiegeschäfts wird unter ein Vorbehalt gestellt, soll beendet werden. Also wie es weitergeht, ich weiß es nicht. Aber für Europa ist es ja in jedem Fall jetzt so oder so, wie es ausgeht, auf jeden Fall immer schlecht. Es kann nur gar nicht mehr rauskommen. Wenn jetzt zum Beispiel die Russen sagen, okay, wir schneiden euch jetzt einfach von unserem kompletten Gaskontakt ab. So, es gibt ja Verhandlungen, die ja jetzt im Mai stattgefunden haben mit China, dass sozusagen das Gas halt in Yen gehandelt wird, sozusagen auch, dass es eine Umstellung gibt der Energiezahlung, Europa abgestellt wird. China nimmt ja gerne das Gas, was jetzt nach Europa läuft, das ist ja kein Problem. Wie blöd sind wir eigentlich, um uns halt mit Russland in der Hinsicht in so einen Konflikt zu versetzen? Das ist mir einfach, nicht erschienen, kriegbar, überhaupt. Gut, mir ist schon klar, dass wir das alle nicht wollen. Bitte? Mir ist schon klar, dass wir das ja alle nicht wollen, aber. Nein, ich würde die Frage mal anders stellen. Nicht wir, schau mal, sag mal, habt ihr einen Konflikt mit Russland? Habt ihr das angezettelt, ja? Wart ihr jetzt in der Ukraine und habt. Ja, jetzt nicht, aber. Also, wir zählen doch den Konflikt nicht an, sondern das macht unser Staat. Ja? Und der ist nicht blöd, sondern da wollte ich gerade die Kalkulationen erläutert haben. Was der macht das, ja, weil er halt sagt, ökonomische und politische Macht muss dazu verwandt werden, um mehr Macht auf der Welt darzustellen. Eins hat es noch. Meine Frage wäre, warum sind wir so blöd und zählen nur Konflikte mit Russland an, sondern warum sind wir so blöd und leisten uns quasi eine Regierung, die solche Sorgen hat, die solche Nöte hat, die solche Ansprüche hat. Das wäre mehr Beweis, weil, das heißt ja, natürlich, selbstverständlich, letztendlich leidtragend ist immer das Volk. In der Ukraine jetzt schon, natürlich. Die müssen, das Land ist noch ruiniger, als es vorher war, und dann gibt es halt Tote. Gott, man kann ja die Bilder gerade immer anschauen, wie die Städte gezaubert werden. Und selbstverständlich auch, wenn du sagst, Sanktionen nicht, dann am Ende irgendwelche Leute, die sich dann im Winter die Heizung nicht mehr leisten können, weil das Verknappen so teuer wird. Oder ist am Ende überhaupt nicht zu wenig? Ja, ich wollte fragen, was wären denn bessere Optionen? Also wäre es nicht viel verwerflicher und auch verlogener auf irgendwelche Maßregelungen oder Tadel oder Sanktionen zu verzichten oder ökonomische Gründe? Hätte es nicht verwerflicher? Ich muss mal ganz dringend aufs Klo ziehen. Das Ganze passt. Ich würde mal was zu sagen. Diskutiert einfach die Frage, was. Ich habe zum Beispiel die letzte Antwort oder die Antwort auf die letzte Frage verstanden, als Herr Leder gegeben, die staatliche Alternative zu dem Programm, jetzt mal für die staatliche Aktion, gegebenenfalls mit Russland zu verscherzen oder ob man sozusagen sich die Sorgen dieser Regierungen macht, sich über die letzte Kandidatur am besten, sondern man muss sich vielleicht mal damit beschäftigen, was sind die Wünsche, was sind die Rechnungsarten, mit denen solche Konflikte überhaupt in die Welt kommen, und sich mal die Frage stellen, ob die eigentlich was sind, was den eigenen Interessen irgendwie zuträglich ist, oder jedenfalls dazu ein bisschen die Widersprüche. Ich weiß nicht, ob ich dich dazu getroffen habe, aber das wäre sozusagen auch mal der Punkt von. Nee, das ist nicht alles interessant. Kaum eine Antwort finden. Wenn die beiden Großen sich am Rand nicht streiten würden um die Ukraine, gibt es dann nicht so ein Problem. Das ist ja nur eine Machtspielerei von den beiden großen Mächten, die in der Ukraine sind. Wenn die von außen sagen würden, hier, ihr seid selbstständig und wir unterstützen euch ein bisschen, was für dich, die einen hier wissen, die anderen da wissen und die verfragen sich, dann gibt es da kein Problem. Ja, aber dann gibt es doch keinen Konflikt, in dem man eingreifen müsste. Der Konflikt war ja erst aufgehoben. Ja, aber ich meine, das ist ja ein Punkt, den wir so ziemlich am Beginn des Vortrags hatten, dass es halt nicht nur um die Ukraine geht, sondern dass praktisch die eigenen Interessen, also dass praktisch die eigenen Interessen auf den Rücken hinausgehen. Genau, das hat gesagt, ist doch eine gute Absprunggelegenheit, um mal zu sagen, jetzt gucke ich mir mal diese Interessen an. Wo kommen die eigentlich her? Warum die da drin? Und was halte ich von denen? Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Da müsste man sich ja auf die Interessen des Feindes einlassen und gegebenenfalls seine eigenen Interessen hinterfragen oder darüber nachdenken, die man ja sonst als richtig, als uneingeschränkt richtig wahrnimmt. Als Strategie zu gehen. Man muss sich einfach, das könnte man dir das. Nein, ich denke, dass ich durchaus denken kann. Ja, natürlich halte ich es für denkbar, aber ich glaube, dafür sind die Überzeugungen, die Meinungen, die Ansichten, die Bewertungen des jeweils anderen als Feind und des eigenen Staates als Wohltäter viel zu sehr verfestigt. Ich glaube nicht, dass man das machen muss. Ich meine, das ist jetzt ganz persönlich, dass man diese. Als Staates, also ich rede jetzt in dieser Weise von der Karte kommuniziert. Ich wusste zwar nicht genau, an wem du jetzt erst entdeckt hast, was du mit dir jetzt noch redest. Also ich meine jetzt die Staaten, weil. So, das sollte auch schon keine Verfehlung sein für die Staaten, das ging mal hier also festlich verdeckt, sondern erstmal viel schlichter. Du hast jetzt in der Diskussion klar darauf geworfen, sollte man, also ist nicht diese Option besser als die andere Option. Dagegen sollte erstmal gesagt sein, du als derjenige, der hier sitzt, hast doch jetzt erstmal die Gelegenheit, dir Rechenschaft darüber abzulegen oder zu tun. Was wird denn da getrieben, zum Beispiel von den Staaten? Und wie findest du das? Das ist doch mal was sich lohnt, vorher zu machen, bevor man sich überhaupt die Frage stellt, ob man dieser oder jener Option, die die Staaten da gerade in Erwägung ziehen, voll oder sowas. Ja, das verschließt sich auch nicht die Staaten. Auch diejenigen, die daran beteiligt sind, die können da durchaus auch drüber nachdenken. Ja, sei ja auch ein Problem. Aber das ist ja jetzt erstmal groß. Durchaus. Also, ich meine, erstmal ist fällig, vielleicht kommt ja auch raus. Dass wenn man sich überlegt, was sind die Gründe dafür, dass Staaten so miteinander umgehen? Ja, das ist natürlich nicht. Vielleicht kommt bei der Lehrbefassung damit raus, das ist auch nicht unbedingt was, wo die als die Subjekte, die sie sind, so einfach ja, sagen können, das machen wir oder das lassen wir mal. Also deswegen wäre das, dann bleibe ich bei meiner Empfehlung, wenn man besser näher dabei ein, was treiben kann. Der Ukraine zu mir als Machtblock, das ist wirklich kein Interesse, was ich habe. Ich kann mir viele Interessen von denen vorstellen. Fußball spielen, vielleicht Fußball gucken, was weiß ich, studieren, sowas wie ein schönes Leben haben. All das wäre so Interessen, die ich habe. Aber die Ukraine hier zuordnen, das macht noch. Das sollten wir schon, ja, wenn wir jetzt das Buch schnell verfahren, ja, jetzt sind wir. Mal zu schauen, was treibt die Politiker eigentlich um, welche Interessen die Tätigen sind. Und dann, das sollte vielleicht ein Anstoß auf der Vortrag heute Abend sein, wenn man schon feststellt, also wenn ihr das teilt, was ihr da so gesagt habt, über das, was die deutsche Politik umtreibt, dann sagt man, mehr meine Interessen sind das nicht. Aber dann stellt sich nämlich eine neue Frage. Nein, wie komme ich dann im Land vor? Welche Rolle spiele ich im Land und wie verhält sich es mit meinen Interessen und den Interessen der Politik? Das ist dann die Frage, die sich dann stellt. Weil offensichtlich fällt es nicht einfach, dass wir, ja, stimmt nach der Seite nicht, schon mal nicht, dass die einfach meine Interessen betätigen. Weil, wie gesagt, ich habe das nie bestellt. Ich kann damit nichts anfangen. Also einfach daraus, dass USA die Weltmarktpolitik schafft, geht es auch nicht richtig der amerikanischen Bürgerkrieg. Also man kann an vielen Stellen feststellen, dass vieles ist irgendwie merkwürdig und zweifelhaft. So was Ähnliches ist mir auch von eingefallen, dass vieles geschafft hat, was du meinst, aber die Richtung heißt, dass es entwickeln wird. Außer angesprochen hast, dass das jetzt schon ein bisschen nicht vergleichbar zu den letzten Jahren. Wenn ich mich tatsächlich mal an mich erinnere, kann ich der Politik, die da gerade betrieben wird, meine Interessen nicht wieder entdecken. Und man sich dann anguckt, welche Interessen werden dann da betrieben, dass man da durchaus einen Unterschied auch ausmachen kann zwischen den Interessen der Bürger und den Interessen der Staaten. Ja, und dann gibt es auch in allen Ländern einen riesigen Unterschied zwischen dem, was eigentlich die Bürger brauchen und wollen, und das, was die Politik macht. Deswegen finde ich, glaube man natürlich schon, dass das kann keine Demokratie sein. Oder du stellst dir eine Frage, was ist Demokratie dann, wenn sie so aussieht? Nee, was ist das, was wir haben? Wenn Demokratie Volksherrschaft ist, haben wir keine. Ja, oder vielleicht ist Demokratie nicht einfach, oder Volksherrschaft nicht einfach. Ich mache mal eine Umfrage und mache dann das, was am meisten nachgekreuzt wird. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Ja, also gut, es wäre jetzt auch müßig, darüber zu streiten, weil letztendlich müsste man sich halt mal anschauen, wie gesagt, wie stehe ich mit meinen Interessen im Verhältnis zu den politischen Machern? Worum geht es denen? Was ist da die Staatsversorgung? Wie komme ich dabei vor? Und wie können überhaupt die politischen Macher quasi immer als die Bestimmten auftreten? Wodurch können sie das? Das wären so Fragen, die man sich vielleicht mal stellen könnte. Und dann erledigt sich das vielleicht auch deine Frage nebenbei. Ja. Wenn schon nicht quasi ein unmittelbares Auftragswesen ist, Demokratie hier zu teilen ist, was ist denn dann vielleicht erfährt man und das auch darüber? Auch was die Rolle von Wahlen im Land ist. Ich habe ja heute lange über die Rolle von Wahlen, wenn sie von auswärtigen Mächten veranstaltet werden, geredet, nämlich dass sie dann ihre Interessen, also die der Auswärtigen legitimieren sollen, dafür wird sie veranstaltet. Vielleicht haben Wahlen ja im Inneren eine ähnliche Funktion. Ja, also das ist zu anderen Themen oder so, ist auf der Website, die dabei stehen, Argument ist, da gibt es direkt so auf Fachschutzschritte auch von Vortragsdemokratie oder Wahlen, die sich verbinden. Ich würde auch noch einen draufsetzen, das was jetzt so als Maßnahme machen kann, formuliert wurde, explizit dazu auffordern. Also dazu machen wir ja zum Beispiel zweiwöchentlich diese Diskussionsveranstaltung, so immer mit Themen, wo man ein Stück weit sich solchen Fragen widmen kann und da sich hoffentlich immer weiter ein bisschen breiter umschauen. Zum Beispiel über das Verhältnis Staat und Volk oder das Zwischenstaat.